Moin moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des MTV German Plauschangriffes. Ich bin der Gregor. Ich bin der Awesome Eddie. Awesome Eddie. Und ich bin der Repeater. Nein, ich bin der Simon. Simon. Und wir heißen euch herzlich willkommen zu einem, ja, für euch ist es nicht der erste Plauschangriff des Jahres 2011, aber für uns schon, wo wir uns nach unserer wohlverdienten 3 Tage Winterpause wieder zusammengesetzt haben und endlich mal Zeit finden, was Neues zu machen. Ihr habt im Januar gehört, lass mich nochmal nachdenken, PlayStation 2, das Finale, das große Finale des Podcasts, plus den zweiten Horrorspiel-Podcast. Wir werden natürlich recht bald wieder dann aufbrechen in Filmgefilde, dank Oscar und Blockbuster und was auch immer kommen mag. Aber ich wollte nochmal ein schönes Videospielthema reinschieben und habe mir... Das Beste. Ich glaube, das beste Thema für uns Nostalgiker-Freaks, die hier herumsitzen, hoffe ich mal ausgesucht, über das wir auch ordentlich dann sparen werden können. Videospielzeitschriften. Yay! Habt ihr mal ausgerechnet, wie viel Geld ihr ausgegeben habt? Ich will das nicht. Ich will es nicht wissen. Ich habe gerade im Vorgespräch mit dem Gregor drüber geredet, was wir alles gelesen haben. Und da ist mir echt aufgefallen, dass ich Unsummen, weil ich habe nicht nur jedes deutsche Magazin gelesen, also sowohl Videogames, Powerplay, Maniac, was halt alles zu dem Zeitpunkt gab. Du warst noch auch noch am Bahnhofskiosk. Ich war am fucking International Press, stand am Bahnhof, hab mir dann für, weiß ich nicht, 20 D-Mark damals noch eine EGM und eine GamePro gekauft, die 20 Mark gekostet haben, ungefähr so, ja, weil die waren schon dick, aber von diesen 150 Seiten, die dick waren, waren halt auch 100 Seiten Werbung einfach. Hochglanz. Und auch noch Werbung für Spiele oder Sachen, die es bei uns eh nicht gibt. ich habe wirklich jede fucking Zeitschrift in dem Zeitraum gelesen. Ich war so hart am Nerden, das geht auf gar keinen Kurs. Ich habe wirklich. Aber das hatte jeder mal. So eine Phase hatte ich nämlich auch. Also ich habe dann nicht, Edge und so war mir wirklich immer zu teuer. Also es waren ja wirklich 18 Mark, 20 Mark. Das ist unrealistisch, dass man so viel Geld hat. Was ein gutes Licht auf dich. Und ich muss man sich warm halten, ne? Hey. Es ist ein wenig erschreckend. Ich hatte auch so eine Phase, wo ich dann, wo man dann die Maniac, die Videogames, die, also die Next kenne ich noch. Natürlich. Die, ja, Next. Die hatte ja auch so ein bisschen Hochglanz. War ich sogar im Online-Forum. Oh, ein Veteran. Veteran. Und die kam sogar nur, glaube ich, alle 2 Monate irgendwie raus. Ja. Auf jeden Fall hatte man irgendwann teilweise 3-4 Hefte im Monat. Als ob so viele Spiele, da war immer dasselbe drin. 3-4? Ja, aber ich meinte, man hatte wirklich immer mehr als eins. Ich glaube, das war und viele so hatten aber nur eins damals. Ich glaube, das war so ein bisschen Ersatz, weil man einfach nicht so die Kohle hatte, die man eigentlich theoretisch gehabt hätte, wenn man weniger Zeitschriften gekauft hätte. Ja, genau, das war so wie Pornos. Du hast einfach dir diese Zeitschrift anguckt und diese Bildchen, ich habe ja auch nicht alle Texte da, ich habe die nicht gelesen wie ein Spiegel oder so, weißt du, wo du nur den Text siehst, sondern ich habe einfach nur geguckt, Wertung abgecheckt, Bilder angeguckt, so, und das war so das Maximum. Ja, stimmt, das war irgendwie so das Tor in die Welt, in die du eigentlich nicht hin kannst. Ja. Ne? Leute, die mit Videospielen zu tun haben, die über alles Bescheid wissen, die neuesten Sachen da am Start haben, die sich alles leisten können, und du kannst daran teilhaben, indem du diese kleinen Bildchen dir anguckst und die Texte liest. Es waren ja vor allen Dingen auch so Gleichgesinnte. Ich meine, weißt du, in der Schule war man immer so mehr oder weniger der Außenseiter, weil damals Videospiele halt echt Nische waren und man das auch eher nicht zugegeben hat oder nicht wollte, oder es war halt nie cool. Oder sie wussten es. Oder sie wussten es und haben einen deshalb nicht eingeladen auf die Geburtstagsparty. Danke, Nikola. Nee, aber was ich meine ist, das war ja wie so eine Familie dann fast schon. Du kanntest ja dann irgendwann diese Redakteure, ich weiß noch, Martin Gaksch oder so, weißt du, als ich dann zum ersten Mal die Maniac im Regal beim Zeitschriftenladen gesehen habe, habe ich nur, weiß ich noch, die allererste Ausgabe der Maniac war ja ein Sonic und Mario so in diesem coolen Comic-Stil. 6,93, wenn ich mich nicht irre. Weiß ich nicht mehr, ja, und wo die so Kopf an Kopf so aneinander waren, und ich fand dieses Motiv so geil, wusste gar nicht, was die Maniac ist, mach die so auf, denk so, oh geil, neues Videospielmagazin, und dann gucke ich so in die Redaktion und sehe so irgendwie Winnie Forster, Martin Gaksch, und denk so, ey, fuck, die Namen, die kennst du doch alle, das sind doch die von der Videogames. Ja, genau, ja. Und das war auch genau zu dem Zeitpunkt, wo die Videogames immer schlechter war und immer komischer wurde, und die Leute, die da dann angefangen haben, irgendwie einem nicht mehr so, weiß ich nicht, bekannt waren, oder man konnte nicht so gut auf die. Und dann habe ich, ab dem Zeitpunkt habe ich dann immer die Mania gekauft, und es war wie die Bibel damals. Also die Sache, bevor wir dann zu weit vorgreifen, ich würde das natürlich gerne unter dem Gesichtspunkt, man merkt ja schon, wie enthusiastisch wir schon über dieses Thema reden, was eigentlich jemand, der nicht mit unserem Alter zu den Videospielzeitschriften gekommen ist, glaube ich, diesen Enthusiasmus bringt man heutzutage nicht mehr. Es gab halt auch kein Internet, muss man dazu sagen. Genau. Und wir haben nicht nur den Werdegang der Videospiele so mitgenommen, weil auch das war ja ein sehr beeinflussendes Mittel oder eine sehr große Sache, Videospielzeitschrift für uns. Deswegen auch ein ganz großer Grund, warum wir hier eben alle gemeinsam zusammensitzen. Das fing schon an mit der Problematik, überhaupt das Heft zu bekommen, weil eben auch nicht jeder sowas wie Videospielhefte geführt hat. Zumindest nicht da, wo ich aufgewachsen bin. Da musste ich wirklich richtig weit von einem Kaff in 30 Kilometer ins nächste fahren, weil da halt ein Kiosk war, der sowas hatte. Also das war jedes Mal ein Stress, so ein Heft zu bekommen. Also heute kann man sich das nicht mal annähernd vorstellen. Ja. Ja, aber heute haben ja Hefte einfach nicht mehr diesen Wert. Also wie Bücher hatten früher auch mehr Wert. Also es ist einfach... Ja, natürlich, natürlich. Es hat sich sehr viel gewandelt. Und ich wollte den Podcast eben speziell einmal machen, damit man für die Leute, die das, wie wir miterlebt haben damals, einfach diesen Enthusiasmus nochmal hervorbringen und dass wir auch vielleicht mal uns nochmal ins Gedächtnis rufen, warum sich das eigentlich alles so ausgefranst hat und mittlerweile ist ja eine Videospielzeitschrift höchstens etwas, was du als Toilettenlektüre mal kurz nebenbei hinpackst. Wobei Toilettenlektüre ja an sich auch kein schlechter Begriff ist, das ist ja nicht abwertend gemeint. Nö, absolut nicht. Es zeigt einfach nur früher... Als Vergleich zur Toilettenlektüre, wo du vollkommen recht hast, die ich übrigens niemals bei jemand anderem anfassen würde, weil es gibt immer Leute, die pinkeln im Stehen und die Tropfen gehen dann direkt auf die Hefte, die direkt daneben liegen, so wie bei Eddie. Also ich meine, da liegen die Hefte direkt daneben. Deswegen, wenn ihr bei Eddie seid, lest nichts davon. Das ist so ein Quatsch. Nein, du weißt ja nicht, wer da noch alles, drauf geht und dann hast du da Tröpfchen und man... Keiner wird sich die Podcasts mehr beim Essen anhören. Entschuldigung, ich höre damit auf. Ich wollte nur kurz noch sagen, als Gegenstück dafür, ich weiß noch, als ich mir, Resident Evil damals gekauft habe oder so, bevor man sich dann ein Spiel gekauft hat, so wie wenn man sich heute einen dicken Fernseher kauft und so einen Testbericht dann immer dabei hat, um ihn nochmal durchzuschmökern. Was denn, du guckst doch auf mein Mikro? Nein, ich muss nur hin und her einmal gucken, ob dann kein Ausfall ist oder irgendwie sowas, dass wir dann nicht umsonst hier da sitzen. Du hast völlig recht. Sicher ist sicher immer. Du machst das auch gut. Lass dich nicht stören. Genau, ich bin auch am Ende. Dass man damals, also ich hatte damals so ein Heft auch immer dabei, im Schulranzen und so, gerade wenn ich mich auf ein Spiel gefreut habe, dann habe ich diesen Test wirklich 20 Mal gelesen. Ich weiß vom Trant auch, dass der... Wenn der sich halt, der hat sich halt auch immer dann, und hat sich immer wieder das Spiel angeguckt, also den Test davon, weil er das Spiel noch nicht hatte, es dauert ja auch immer lange, bis man das Spiel dann bekommen hat, mit Post und allem und bestellen und wie es damals noch ging. Und das meine ich, das ist heute halt nicht mehr so. Also heute, kein Mensch hat heute noch, liest sich heute noch 20 Mal so einen Test durch, sondern der guckt ihm dann einfach im nächsten Medium, sprich Internet, was gibt's für Videos, was gibt's für Trailer. Wo gibt's Hand-Ons oder so, also einfach Hands-On. Ja, es ist eine komplett andere Welt. Ich meine, die Leute, die selbst wie du, Simon, noch vor 10, 15 Jahren dann dort richtig im Business dann Zeitschriften mitgemacht haben, das war ja auch eine komplett andere Arbeitsweise als heute, wenn ich dran denke, was ich gehört habe von Leuten, die am Anfang der 90er dort gearbeitet haben und Ende der 80er für Screenshot machen, was da für Probleme dann da waren und Gameboys in irgendwelche Schuhspanne oder sowas eingerastet werden muss, damit eine Kamera dann oben abfotografieren kann vom Gameboy. Das sind alles so Kleinigkeiten, da ging der Großteil des Aufwands rein, ne? und wir haben trotzdem alles mitgenommen, was dort runtergenommen ist. Bevor wir wirklich ins Detail auf die einzelnen Sachen eingehen, ich würde gerne von euch beiden mal hören, wenn ihr euch ins Gedächtnis zurückrufen kommt, wie seid ihr in Kontakt in Richtung mit den Videospielzeitschriften gekommen? Was sind so die Sachen, wo ihr sagt, da habe ich gemerkt, hey, Zeitschriften sind für mich... Entschuldigung, ich muss den Stuhl, der knarzt. Der knarzt zu viel, unglaublich. Da muss ich meinen Entknarzer wieder dann anwenden. Jetzt ist alles gut. Sehr, sehr gut. Ja, dann müssen wir nächstes Mal einen Entknarzenstuhl. Nein, aber wie schon gesagt, ich würde gerne von euch hören, einfach, wenn ihr euch nochmal kurz ins Gedächtnis ruft, ihr habt doch auch bestimmt irgendwie so, wo ihr dann zurückdenkt, ey, ab dann war ich wirklich so im Videospiel-Zeitschriftenfieber gefangen. Die habe ich mir gekauft, die habe ich mir geholt. Kannst du das ein bisschen ins Gedächtnis rufen, Simon, wann bei dir so der Kick losgegangen ist? Dadurch, dass ich nicht so viel Zugriff hatte am Anfang, war das immer so zufallsabhängig. Na, ich habe dann einfach wirklich vom McDonald's-Magazin quasi bis zu... ich weiß ja nicht ganz, was als erstes war. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich damals in meinem Kaff, ihr könnt gerne mal bei Google Maps nachgucken, Lorhaupten. Und guck mal, erfunden, wie man von oder? Da... Fahrt mit dem Street View Auto da durch aus und Final Fantasy 3. Schaut mal, ob ihr da irgendwo einen Zeitschriftenladen findet. Ich weiß nicht, wie ich damals an die ASM gekommen bin. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, ich hatte irgendwann ein Abo, weil ich einfach satt hatte, immer Ausgaben zu verpassen. Aber die ASM war das Erste, was ich hatte, von der Erinnerung her. Dann kam Powerplay und alles, dann kam aus der Powerplay die Videogames, aus der Videogames die Maniac, hast ja gesagt. Parallel kam noch eben Fun Generation, die ich halt irgendwann entdeckt hatte und so geil fand, weil die halt irgendwie es nicht so ernst genommen hatten. Und ja, Next und alles dann. PC-Magazine hatte ich irgendwann dann nicht mehr so viele. Ja, ich glaube, das war bei mir hab relativ wenig mit dem PC-Magazin. Habe ich jetzt zu weit ausgeholt? Ich dachte, du kannst auch gerne, wenn du da spezifischer oder sowas dran ist. Ich weiß, ich kann jetzt nicht den Tag oder sowas dort nennen, aber ich kann es mir ungefähr noch ins Gedächtnis dann führen, wie ich dann wirklich da so langsam ein bisschen rangeführt wurde. Natürlich, jeder von uns hat eine Affinität für Computer, für Videospiele und so weiter dabei gehabt. Und das repräsentiert zu bekommen in einem Kontext, wo du über Neuigkeiten erfährst, du hast kein Internet und solche Geschichten, die gibt es nicht, über, so wie du dich informieren kannst. Und alles andere, wo du Informationen bekommen hast, ist das Zeitschriftenregal. Und dort gibt es hauptsächlich für ein Kind, was gibt es da? Bravo und Mickey Mouse und dies und jenes. Und das soll auch nicht abwerten, den Magazinen und Zeitschriften dagegenüber doch sein. Ich glaube tatsächlich auch, dass die Videospielzeit oder Computerspielzeitschriften so ein bisschen, ja, wie die Pubertät war. Also ich habe davor immer Mickey Mouse und lustige Taschenbücher und irgendwann ist das geswitcht und ich bin ans Kiosk gegangen und habe mir ja so Special Interest Zeitschriften, also die Videospiel- und Computerspielzeitschriften gekauft und es hat so ein bisschen, ja, das Mickey Mouse Thema abgelöst. Ich schätze mal, ich kann mich jetzt auch nicht mehr so genau erinnern, aber ich weiß halt zum Beispiel noch genau, was die wirklich erste Zeitschrift war, die ich gekauft habe. Es war auch eine ASM und ich weiß nicht mehr von wann, aber ich weiß, was drauf war. Es war nämlich so eine Art grüne, also so ein Robin Hood-Typ, aber so ein bisschen futuristischer, ein grüner Typ, der hatte so einen Bogen und in diesem Bogen waren aber drei Pfeile irgendwie und es sah halt ja, voll cool ja, aus. Ja, kenne ich. Ja. Also so ein ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. Aber wir verwechseln das nicht gerade jetzt mit Helden in Strumpfhosen, oder? Ich hoffe nicht. Da feistet er doch auch so einen Fünferpfeil aus. War es der Defender of the Crown Test oder sowas? Ja, irgendwie sowas. Und ich weiß noch die genau. Die hatten immer selbst gerenderte Dinger, ja, gell? Genau. So die hatten so cool peinlich aussehende Cover. Also damals fand ich es cool, heute wäre es eher nicht cool. Aber ich weiß noch genau, ich habe das genauso wie ich Videospiele einfach nur nach dem Cover gekauft habe. Ich habe auch die fucking Zeitschrift einfach nach dem Cover gekauft. Damals habe ich mir nicht irgendwie groß Gedanken gemacht, habe die ASM gekauft und dann habe ich das gelesen, da waren so viele Bildchen, wobei bei der ASM war ja noch viel Text, da war ja noch, das war ja noch anders. Und dann habe ich die gelesen und dann bin ich am nächsten Tag hin und wollte halt was so ähnlich ist und habe dann irgendwie irgendwas gekauft, was auch wieder so ein cooles Cover hatte. Und irgendwann habe ich dann halt auch die Happy Computer gekauft. Ja, was eigentlich total Schwachsinn war, weil die Happy Computer war ja ein sehr seriöses Computermagazin, genau, so wie die CT heute oder so. Weißt genau, du? Die Happy Computer, so der das war auch so meine Einstiegsdroge damals gewesen, weil ich da mehr in die Richtung gegangen bin. Ich habe einen C64er, genau, kannst bestimmt was Cooles programmieren und Spiele selber aber machen und alles. Aber die hatten halt auch mal coole Cover so. Ja, und die hatten irgendwann später dann eben ihren Spieleteil sozusagen, als ich glaube teilweise sogar zum Raustrennen am Anfang noch eine Handvoll Seiten, wo genau eben das exklusiv über Spiele gemacht wurde, das haben sie damals eben Powerplay genannt. Genau, das haben sie Powerplay genannt, dann haben sie gemerkt, geil, Powerplay kommt geil an, dann haben sie die Powerplay als Heft im Heft angeboten. Das heißt, man hat sich die Happy Computer gekauft und rausgefallen ist so ein kleines, dünnes Heftchen, das war die Powerplay. Ja. Und dann haben sie gemerkt, dass jeder nur die Powerplay liest und die Happy Computer wegschmeißt. Dann haben sie die Powerplay als eigenständiges Magazin gebracht und dann haben die Leute bei der Powerplay irgendwann die Videogames da mit integriert, genauso wie es mit der Happy Computer gemacht haben, haben festgestellt, irgendwann werfen die Leute die Powerplay weg und lesen nur noch die Videogames. Wie sie alle, was, wie sie History repeating und außerdem derselbe Scheiß immer wieder. Ja, und dann jetzt ist Zeit, jetzt erfinden wir uns neu, jetzt machen wir das mal. Also wir machen in Game One nie ein kleineres Format, auf jeden Fall. Ja, genau. So in Game One verpackt, das dürfen wir nie machen. Ja. Aber das war halt auch dann für mich so, weil schon damals in der Powerplay waren das dann so Leute wie Michael Hengst und eben Martin Gaksch und so, das waren dann die Leute, denen ich dann auch treu geblieben bin. Absolut. Und deshalb bin ich dann von der Happy Computer, also zu Powerplay, von der Powerplay zu Videogames, von der Videogames zu Maniac und ab dann ist es dann halt irgendwann explodiert und dann gab es halt 20 verschiedene Magazine und Special Interest, also nur für bestimmte Konsolen oder Hersteller und für Handheld und für Sony und für Nintendo und weiß nicht. Und irgendwann, ja, kam dann halt auch das Internet und irgendwann hat sich das ja, dann hat sich dann, das ist dann die nächste Stufe, die dann passiert ist. Ich habe hier gerade gefunden, das war meine, nach den Happy Computers, die ich mir nie selbst gekauft habe, mein Onkel hat die gelesen und ich habe da manchmal dann reingeblickt und natürlich primär auf die Videospiel- und Computerspielsachen geguckt von meinem Interesse her. Meine erste selbst gekaufte Computerspielzeitschrift, die Powerplay 96. Oh ja, die kenne ich noch, die hatte ich auch. Wenn man, also irgendeiner, der damals die Powerplay dann auch mitgelesen hat, die gab es dann bei mir endlich im Kiosk und ich war total perplex. Ne? Also vorne drauf ein großer, riesiger Drache, habe ich jetzt hier auch nochmal verlinkt im Podcast, der eine Pagode oder ein Schiff ist es, glaube ich, dann so begutachtet. Da hatte ich das Bild schon mal geflasht, dieses typische, ich glaube, das ist nicht mal von dem Spiel wahrscheinlich vorhanden gewesen, irgendein Artwork, was sie genommen haben. Guck einfach mal rein auf die Bilder. Ich habe gerade bei einer alten ASM habe ich was zu, Sonja, wie heißt das Ding, Base, diese Sendung? Die ja, so, genau, ich sagte, Sonja Zilo und hier Minkai Pangwi die. Minkai Pangti, die nachher... Ich muss mein Handy ausmachen. Die nachher Hugo bei Kabel 1 und RTL 2, glaube ich, dann. Es geht um Hugo? Ja. Hey, das. Und wie heißt die andere, die dann bei Verbotene Liebe, glaube ich, gespielt hat? Weiß ich gar nicht mehr. Judith Hildebrand. Die war's, genau. Hier. Wir haben hier, muss man dazu sagen, dass ihr das auch checkt, wir haben jeder von zu Hause so einen Stapel alter Zeitschriften mitgebracht. Also Simon und ich haben halt auch echt noch unzählige Magazine. Und ich habe hier ein paar Powerplays und Videogames und so von früher mitgebracht. Der Simon hat hier ein paar ASMs mitgebracht. Wir blättern halt, während wir hier quatschen, blättern wir die durch und es ist eine ständige Entzückung, die einem... Ihr braucht also nicht wundern, wenn einer mal in hohen Tönen schreit, schau dir das mal an. Das war nämlich toll. Ja, wir versuchen es immer zu erklären. Das ist natürlich schwierig, in einem Podcast ein Magazin zu beschreiben, aber... Ja. Es ist vor allen Dingen lustig, wenn man dann in den Magazinen Leute sieht, mit denen man jetzt zusammenarbeitet, wie zum Beispiel der Simon oder der Colin. Wolf oder der Colin. Der war auch ein gutes Colin-Bild. Wir müssen Gregor gleich noch ein sehr lustiges Bild von Wolf zeigen. Alter. Wo er Oton Eddie sehr gay aussieht. Und wir brauchst gar nicht in den Fans blättern, da sind genug schlechte Bilder von mir. Was aber, wir werden da gleich noch. Okay, Um den Punkt einmal nochmal kurz auszuführen. Die Powerplay, selbst von da aus, wie du es gesagt hast, Ede, ich habe zu den ganzen Redakteuren dort, die natürlich dann das Sprachrohr effektiv für die Videospiele an sich gewesen sind, habe ich auch wirklich ein vertrautes Verhältnis aufgebaut. Ich habe alles gelesen, was der Anatol Locker gemacht hat, der Heinrich Lenhardt, Michael Hengst, der Rollenspielexperte. Das waren halt die es geschafft hatten. Genau, Martin Gaksch, der Computertyp, dann Vinnie Forster, der sein Mega Drive ins Eisfach gepackt hat, weil er zu lange gespielt hat. Ey, Vinnie Forster, ja, an Vinnie Forster kann ich mich auch am meisten erinnern. Also so, der Name war mir am einprägendsten. Ja, natürlich Manfred, weil wie die alle hießen, ich weiß gar nicht mehr. Ja, Michael Hengst gab es auch noch. Michael Hengst, das sind die Leute, die dann mit der Powerplay angefangen haben, wo sich dann eben, wie schon gesagt hast, dann in den 90ern die Videogames dann nochmal abgespalten hat. Und da waren dann eben die Videospielexperten wie der Martin Gaksch und der Vinnie Forster dann dort dabei. Leute, das waren die coolen neuen Jungen. Genau, Leute, die du vertraut hast, die da auch... wo du auch wirklich Wert gelegt hast auf eine Wertung, die dort gewesen ist. Boah, der Martin hat ihm 73% gegeben, dem Spiel, das wird das Beste ever sein. Eigentlich damals hat man wahrscheinlich auch unterschätzt, wie wichtig damals die Wertungen waren. Wenn man sich es heute anguckt, heute kriegst du zu jedem Spiel die Wertung, die du gerne hättest. Du hattest natürlich keine Referenz damals. Eine Wertung, die gemacht haben, konnten die natürlich nach ihrem eigenen Wertesystem dann hinpacken. Und natürlich hast du damals schon die Wurzeln gehabt von den Sachen, die leider sich dann ins Negative rausgeschlagen haben, dass diese Wertungsinflation irgendwann stattgefunden hat. Und auch, was mich mittlerweile bei vielen aktuellen Zeitschriften, wo ich die auch nicht mehr so wirklich lesen kann, natürlich, wir wollen uns da nichts herausnehmen, aber dieses Selbstdarstellertum, wo jeder natürlich sein eigenes Gesicht in Karikaturen unter dem Test dann sehen will, und ich trotzdem keinerlei Bindung aufbauen kann. Hauptsache, der hat sich dann irgendwie cool positioniert in der Zeitschrift. Ja, das war ja so eine Sache, gerade die 90er Jahre waren ja jetzt nicht das Zeitalter der Coolness. Speziell und wenn ich jetzt hier so die alten Magazine so durchblätter, dann da ist schon viel Fremdschämen angesagt. Ja. Aber das geht mir auch heute noch so, wenn ich Magazine lese. Also es ist schon komisch, weil bei anderen Magazinen, zum Beispiel wenn du jetzt eine Zeitschrift dir kaufst zum Thema Mountainbikes oder Tattoos oder so, da gibt es keine Selbstinszenierung der Redakteure im Prinzip. Da gibt es halt Texte. Du würdest auch niemals einen Spiegel lesen und würdest dann plötzlich sehen, wie die Spiegel-Crew sich irgendwelche Kostüme anzieht oder gegenseitig wirkt oder so und das fotografiert. Ja. Conny Pflanz erzählt zu unserem Layouter-Team jetzt. Ja. Die scharfe Conny mit dem Rollkragen. Aber das ist ja auch okay, dass das so war und auch so ist, weil irgendwie sind ja Videospiele auch irgendwie immer Michael schon sowas Persönliches und man will ja dann auch vielleicht immer ein bisschen mehr über die Leute wissen und so. Ja, natürlich. Aber natürlich. Leider sind halt auch viele Videospielredakteure, ohne dass ich jemanden zu nahe rücken will, sind ja auch nicht immer die coolsten Leute oder so. Da sind ja auch oft verschlossene und schüchterne Leute. Und das sieht man dann auch auf den Fotos, wenn dann der Fotograf kommt und sagt, so, jetzt geht mal aus euch raus und seid mal cool. Und dann siehst du die Leute da und denkst dir so, okay, so ganz cool. Also damit sieht es eher wie Fahndungsfotos aus. Jetzt, wo ich gerade hier von, weiß ich nicht. Ich glaube, das sind in der Powerplay Fan Sachen zusammen. Nein, wirklich? Die haben quasi Fankarten gemacht? Oder sind das Entwickler? Doch, frag Dr. Bobo. Wer ist das? Frag Dr. Bobo. Ihr sitzt im Dungeon fest und jemand hat den Schlüssel weggeworfen. Ab jetzt kein Problem mehr. Unser Fachmann für aussichtslose Situationen, Professor Dr. Bobo, weiß Rat. Oh, ist ein paar Zahlen von euch auf dieser Karte und die Problemlösungsbrigade tritt in Aktion. Ey, da fällt mir ein, ich habe mal bei der Fungeration Hotline, die hatten was Ähnliches, habe ich angerufen, der Tipps und Tricks Hotline, aber nur, weil ich hoffte, da kann ich mal mit den coolen Jungs von der Fungeration reden. Mhm. Später, als ich dann da war, merkte ich, dass das zwei Studenten machten, die gar nichts damit zu tun hatten mit der Redaktion und allem. Aber als Kind fand ich das voll geil. Ich habe mit denen telefoniert. Als Kind hast du dir alles wirklich, du hast jeden Fetzen, den du dann von den Leuten zurück an Feedback bekommen hast. Ich habe Leserbriefe geschrieben, die natürlich nie abgedruckt wurden. Meiner wurde abgedruckt in der Mega Fun. Und zwar, bei der Mega Fun gab es eine Rubrik, die hieß Fun Mail. Und da ich schon damals sehr lustig war. Hast du trainiert. Genau, habe ich dann halt da irgendwie eine Mail geschrieben. Ich weiß auch noch, die hieß Mach Doom Dumme Dümmer. Das war mein Wortspiel. Und dann habe ich halt so geschrieben, ja, was passiert eigentlich? Gibt es eigentlich Finishing Moves im nächsten Street Fighter? Kann dann Ryu mit seinem Stirnband die Leute ermorden? Und lauter so ein Scheiß. Ich habe mir halt versucht, dauernd irgendwelche dummen Sprüche und Gags auszudenken und habe die halt hingeschickt. Es wurde wirklich abgedruckt. Und ich weiß noch, wie aufgeregt ich war. Auf dem Schulweg kam ich immer am Kiosk vorbei und habe entgegengefiebert, weil ich dachte, okay, jetzt in dieser Megafun müsste es dann drinne sein. Und direkt zu der Leserbriefseite und dann sehe ich da meine Mail. Und es war einer der schönsten Tage meines Lebens. Ich habe auf sowas immer gewartet. Ich habe für es gab irgendwie Quackshot fürs Mega Drive. Yeah. Das war, kennst du es? Wo Donald Duck Pömpeln. Ja, super. Da habe ich eine Map gezeichnet, weil man hat ja auch immer selbstgezeichnete Maps in den Heften. Und also, da wirklich mit viel Aufwand. Mir wird heute richtig schlecht, wenn ich daran denke, wie lange ich an diesen Maps saß und habe die hingeschickt. Und dann kamen die Maps von irgendeinem anderen Spacko dazu, ja. Weißt du, und der hat meine Sache geklaut. Eigentlich. Ich habe es ganz schlecht gemacht. Ich habe ja auch, wie ich gesagt habe, mir US-Zeitschriften wie die GamePro oder so gekauft. Und die hatten halt auch immer einen riesen Lösungsteil. Und da hatte einer für Super Mario Bros. 3 da gibt's ja dieses Memory, wo du Memory machen kannst. Und da hatte der irgendwie für jedes Memory hat er alle Patterns irgendwie aufgeschlüsselt. Ja, ja, ja. Und da habe ich gedacht, geile Scheiße, das Spiel ist ganz neu oder kommt jetzt erst nach Deutschland. Ich bin der Erste, der das einschickt. Hab das komplett geklaut und zu Videogames geschickt und war mir so sicher, weil die haben mir dann irgendwie 50 Mark. Die lesen die anderen Hefte ja auch genau, nicht. Genau, ja. Soweit habe ich gar nicht gedacht, dass die auch irgendwie vielleicht die Magazine sind. Ich dachte, das ist so der Insider-Team, das kriegen die nie raus. Eben. Die sind so beschäftigt. Unmöglich. Und ich war so sauer, dass sie es nicht abgedruckt haben. Im Nachhinein kann ich froh sein, dass sie mich nicht beklagt haben. Ja, aber das sind für Kinder ist es natürlich legitime Arbeitsweise. Ne? Also ja, ich finde es ja alles, auch nur lustig. Wie du dich da dazu führen kannst. Ich blätter gerade hier die Powerplay 792 durch, was ich auch nochmal gesehen habe, wo wir gerade über die Tipps und Tricks gesprochen haben. Ich habe zu Hause auch noch 3 Aktenordner voll mit diesen grünen Löschpapier Tipps und Tricks-Seiten, die man raustrennen kann. Oh, das habe ich nie gemacht. Doch, ich habe das auch gemacht. War halt eigentlich eine coole Idee, auch weil ich meine, das war für die, meine ich, für die Powerplay. Also war wahrscheinlich billiger zu produzieren und alles, man konnte es direkt rausreißen. Genau, das war eben wirklich in dem Heft drin, mal so 20, 30 Seiten, die auf billigerem, anscheinend wohl billigerem grünen Papier gemacht aber sind. Aber da hatten die noch Geld, um es den Leuten zu schicken, die was wiederum ihnen geschickt haben. Heute ist ja alles so auf kostenloser Basis, sage ich ja, mal. Ja, genau. Game FAQs oder so läuft, da kriegt ja keiner Geld dafür. Die schicken halt einfach ihr komplett. Die sind froh, wenn sie der Erste sind, so wie damals auch, nur heute auf einem Maßstab. Ja, das ist eben so wie das mit dem Internet mit frei verfügbarer Information. Du findest Leute, die sich dann, weil sie ein großes Publikum haben, darin austoben können, sehr große Lösungen zu machen. Und es lohnt sich nicht mehr für eine Zeitschrift heute 50 Mark oder 50 Euro auszuloben für den Code, wie man bei Mega Man 2 auf dem Game Boy den Level überspringt. Ja, das war geil, wenn man ein Spiel hatte und man wirklich nicht weitergekommen ist und dann hat man in der Powerplay oder so in dem Lösungsding, hatte man dann wirklich auch Lösungshilfen, die einem geholfen hat. Das war richtig geil und das war auch richtig hilfreich, weil ihr müsst euch vorstellen, es gab einfach kein fucking Internet. Das heißt, wenn du irgendwas wissen wolltest über irgendein Spiel, wo bist du hingegangen, was hast du denn gemacht? Es gab keine Möglichkeit. Du konntest in den Laden gehen und den Verkäufer fragen, hey, ich hänge im dritten Level. Er hat dich doof angeguckt, wo soll ich das wissen? Ich verkaufe den Shit nur. Mich interessiert das nicht. Genau. So ein Mist doch nicht. Ja. Und auch Sachen, also so das Trauma als jemand, der damals wie ich gerne Adventure Games gespielt hat, ne? Und dann aus der Phase, wo die Adventure-Games natürlich auch so hackeschwer waren mit total unlogischen Sachen. Zack McCracken habe ich erst nach 2,5 Jahren, nachdem ich endlich die Tipps und Ticks-Karte in der Powerplay dann hatte, herausgefunden, wie man das Feuerzeug im Flugzeug bekommt. 2,5 Jahre habe ich dieses Spiel gespielt, ohne weiterzukommen. Ist doch unter dem Sitzkissen. Ich weiß, aber ich wusste nicht, wie man da hinkommt. Okay. Ich hatte die fucking geschissen bei Simon Kretschmer. Ich weiß, ich hatte die fucking Zeitung, wo das da drin stand, wie das funktioniert hat. Und ich bin nicht auf den Gedankengang gekommen. Erst als das Tipps und Tricks mäßig dort stand, weil kein Internet, kein Gamefest, kein gar nichts vorhanden war, habe ich dieses Spiel erst nach 2,5 Jahren machen können. Also bist du sehr, sehr angewiesen. Ja, ich weiß. Ich habe das gebraucht für Larry, für Space Quest, für Police Quest. Ich bin der Meinung, Police Quest ist nicht spielbar ohne die Komplettlösung. Ist es auch weil nicht. Weil du alles so nicht machen musst, wie es bürokratisch richtig ist. Oh ja, Secret of Monkey Island, wieso ist es von dir oder was? Nee, ich sag nur, hier ist gerade die Lösung. Aber das kann doch nicht alles sein. Das ist nur im Kampf mit dem Schwertmeisterin ist hier die passenden Antwortmöglichkeiten. Wir haben Besuch bekommen. Wir haben Besuch bekommen. Ich rate mal das Mikro weiter, damit du dich... Achso, du kriegst eins. Okay. Gucken. Sprich da einmal kurz rein, damit ich sehen kann. Guten Tag. Ah, das sieht doch gut aus. Wir heißen den Christian in unserer Runde willkommen. Herzlich willkommen, Christian. Herzlich willkommen. Hast du aber einen guten Pegelausschlag. Ja. Hast gehört? Ich habe auch Ausschlag an der Lippe gerade. Schon ein bisschen angemacht gerade. Ja. Ich habe auch Ausschlag an der Lippe. Gerade deswegen. Das muss man ja in einem Podcast auch unbedingt erwähnen. Das ist ja nicht so, als ob man es kaschieren könnte. Die merken es ja früher oder später eben. Eben. In den Kommentaren steht es dann ja hey Chris, krank, als hättest du Ausschlag an der Lippe. Was soll denn das? Ja, ey, es geht um Spielemagazine, oder? Es geht um Spielemagazine, wie du gesehen hast. Und ich kriege auch direkt das Magazin meines Vertrauens in die Hand. Ein altes Magazin, das hast du, da warst du wieder dabei, noch hast du das mal gesehen, genau. Glaube ich. Nee, ich habe es tatsächlich gesehen. Es okay, hing, ja, ihr habt ja Archive, oder? Es hing sogar, also kurz zur Info, ich habe bei der Action gearbeitet, fünf Jahre fast. Mhm. Action, was? Wo? Bei der PC-Action. Sei doch mal, mach nicht hier auf Insider. Oh, tut mir leid, ich habe bei der PCA gearbeitet. Bei der PC-Action. PCA, Mann. Bei der PC-Action. Schon wieder eine Abkürzung. Bei der PC-Action. PC-Action. PC-Action war Schleuder, ne? Oder? Genau. Ja. Okay, das war jetzt aber für niemanden verständlich, den Schleuder nicht der kennt. Ahmed, der Isi-Türk. Okay, jetzt wird es nicht besser. Schleuder ist jemand, den wir kennen. Da gehen wir gleich drauf an. Hoden. Wir können Schleuder gleich noch erwähnen, aber zum Thema, also ich habe, nur um das kurz zu sagen, ich habe für Computec gearbeitet damals. Computec, großer Verlag in Bayern, PC Games, PC Action, X3 und noch viele andere tolle Magazine. Womit und haben die angefangen? Jeder Verlag hatte doch immer so ein Heft. So PC, mit Games, dem PC Games. Der PC haben Games angefangen. Haben echt Die war Echt? Vor der PC Action, wirklich? Ja, PC Games ist quasi die Mutter aller Spielemagazine in Deutschland sogar. Ich muss dazu sagen, PC Games, ich hatte dann irgendwann Konsolen, hab deswegen das verpasst sozusagen, aber Powerplay und ASM war Games schon... konzentriert. Nee, auch nur auf Konsolen. Spiele, ja, nee, nicht nur auf die PC-Sachen. War teuer genug, Leute, was soll ich sagen? Willst du sie und, haben, ich gebe sie dir. Genau diese Ausgabe, die ich gerade in der Hand halte, das ist nämlich die 798, müsste es sein, genau, die 798. Die mit hing, Horny drauf. Die hing vier Jahre fast hinter mir. Das ist sehr lustig, dass genau diese auch hier liegt. Ja. Und sie verfolgt mich. Das ist vor allem lustig, weil darauf halt echt der böse guckende Horny aus Dungekeeper ist. Wenn der die ganze Zeit hinter dir hängt, ist vielleicht jetzt auch nicht so das angenehmste Gefühl. Das war der Volontärsplatz, der damit ausgestattet war. Und bei Giga gab es das, da hatten die von Lara Croft, von der Figur, diesen Arm mit der Waffe abmontiert und an den Monitor geklebt, sodass, wenn du davor saßt, dir jemand die ganze Zeit eine Waffe an die Stirn hält. Das war unser Praktikantenplatz bei Giga. Ich kann mich daran erinnern, als ich Praktikant war bei Giga. True story. Also ich war ja auch Praktikant bei Giga eine Zeit lang. Da sind wir immer mit dem Arm rumgelaufen, haben Leute... es war ein sehr oft benutzter Arm. Ja. Offenkundig. Und PC Action, noch immer eigentlich so mit mein Lieblingsspielemagazin, muss ich jetzt... ich lese jetzt mal vor aus einer Powerplay-Kleinanzeige. Suche Festplatte und Original Dragon Wars... M&M 2 Bat für A500. Also Might Amiga Magic, 500. M&M 2? Mhm, ich weiß es nicht. Ja. Verkaufe neuwertiges Original Ultima 5 für 50 Mark. Und Chaos Strikes Back. Das war sicher nicht neuwertig. Es ist ja unglaublich, ich merke auch, wie eigentlich alles, was wir mittlerweile im Internet so ausgefecht haben, konzentriert ist in diesen Zeitschriften. Du hast einerseits Gamefacts mit den Tipps und Tricks hier drin, du hast eBay hier drin mit Kleinanzeigen. Ja, du hast auch professionelle Händler, wie immer, wo man sich eigentlich meistens dann was bestellt hat noch. Die dann wo sie auch immer gesagt haben, haben wir da, obwohl sie es gar nicht da hatten. Dann hast du es bestellt und hast wochenlang gewartet. Das ist mir so oft passiert. Ich habe manchmal Spiele vorbestellt, also wo es hieß, die haben wir da, die gab es zu dem Zeitpunkt nachweisbar noch nicht. Also, die haben dich konsequent einfach verarscht. Das kam zwei Monate später raus. Die haben trotzdem gesagt, ja, haben wir da, geht raus so. Geht morgen raus. Ja, zwei Tage später an. Ist schon unterwegs. So was haben die wirklich gemacht. Das ist jetzt mal wirklich kein Ihr Arschgeigen, wenn ihr das hört und damals beteiligt wart daran. Ich habe geheult teilweise deswegen. Also, natürlich musstest du solche Praktiken dann auch durchziehen, als du dann, du hast im Laden dann ja gearbeitet und nicht beim Versand. Später habe ich dann im Laden gearbeitet für ein Jahr. Da kamen sowohl die Leute, die Eddie von der Wildheit, die meinte, ey, ich stecke in dem Spiel in Level 18 fest, da ist so eine Tür. Weißt du, so. Und da ist so eine Tür. Du willst den wirklich helfen, aber das geht einfach nicht. Dann erwarten sie aber, dass du es, wenn du es nicht weißt, dass du es dann nochmal spielst zu Hause und denen dann zwei Tage später wiederkommen. So. Hier. Ja. Auch nicht schlecht. Tausche CBS Fernsehspiel mit 4 Superspielen, Neupreis 685 D-Mark gegen einen Gameboy mit Grundausstattung und 3 Spielen. Ich nehme alles, Hauptsache nicht dieses Ding, was ich gerade habe. Ja. Überleg mal, da will einer sein, was ich weiß, aber 685 Euro und ich nehme dafür einen Gameboy. Ja. Ich habe mein Mega-CD mit Mega Drive mit 3 Spielen getauscht gegen Super Nintendo mit einem Spiel. Oh. Ja, aber ich wollte es loswerden. Das war ein guter Tausch im Prinzip. Ja, das Mega-CD war richtig größer. War ein japanisches auch noch. Verkaufe das heißt, Spiele 100% und so, war okay, NES und Zubehör, 5 Spiele, Red Racer, Eisklammer, Tennis, Kung Fu und Super Mario Bros. Für 399 Mark. Wow. Aber ganz kurz, ich bin hier gerade beim ASM-Bazar. Und hier ist eine ganze Seite mit Werbung für Star Trek CDs. Oh, geil. Star Trek Soundeffekte, Greatest Science Fiction Hits 2 und so weiter. Und Star Trek Soundeffekte und Chris Hülsbeck CDs. 4 Stück. Sollen wir nicht einfach mal da anrufen? Jetzt? Ja. Und fragen, ob es immer noch gilt? Wie ist das denn mit Vorwahlen? Würden die noch gehen? Ich glaube, ja. Ich glaube, die Postleitzahlen wurden ja nur geändert und nicht die Vorwahlen, oder? Also, das ist ja schon. Ja, das stimmt schon. Ja. Man müsste wirklich mal. Christian, kurz, du hast natürlich hier den Anfang kurz verpasst. Du bist hier zur Tür reingekommen und hast 3 alte Männer gesehen, die über uralte Zeitschriften ihrer Jugend reden. Du bist natürlich altersmäßig ein klein wenig weg von uns als, genau. als junger Spund. Ich habe die anderen Leute hier dann kurz befragt, wie sie in diesen ganzen Zeitschriften-Sog reingekommen sind, weil wir haben das so vom Alter her aus miterlebt, mit dem Auferstehen der Videospiele 8-Bit, 16-Bit oder sowas mit den Zeitschriften miterlebt. Du bist ein bisschen anders, denke ich mal, da reinkommen. Wie kannst du dich dann so daran erinnern, wo bei dir der Enthusiasmus für Zeitschriften gekommen ist? Der muss ja da sein, um dann irgendwann mal später da gearbeitet zu haben. Also der Enthusiasmus kam eigentlich durch meinen Vater, der halt extremer Videospieler war. Und er hat halt irgendwie immer so die ganzen Nerd-Sachen auf dem Amiga gespielt, C64. Und ich hatte als Kind auch ein C64, habe ein bisschen programmiert dort. Mhm. Und dann war es halt so, dass ich irgendwann auch das Zocken angefangen habe. Und da waren dann, okay, wo informiere ich mich? Ja, Internet gibt's nicht. Klar. Dachte ich mir damals so. Und verdammt, würde es doch nur das Internet schon geben. Genau, so war es. Und dann dachte ich mir so, erfinde ich's? Nee, gebe ich kurz ein bisschen Geld aus und hole mir ein Magazin. Mhm. Und dann kam PlayStation oder der Mega Drive kam damals noch. Ja. PlayStation und damit kam dann die Power Station für mich und die PlayStation. Mhm. Und bin dann immer weiter reingerutscht irgendwie in dieses Heftgewitter. Fast. Klingt und, wie so eine Drogenbeichte. Naja, und dann, also als ich ausgezogen bin zu Hause, musste ich aber auch wirklich so, ich glaube, was waren 200, 250 Hefte, die sich angesammelt haben, wo ich mir dachte, ey, da gucke ich eh nochmal rein, da sind Tricks für Gags 3D drin. Ey, was man da alles wegwirft irgendwie oder auch gekauft hat im ersten Schritt. Ja, ich hab wirklich hunderte von Heften gehabt, auch mit den Umzügen sind nach und nach immer mehr davon verschwunden, wo du dann bei den nächsten Umzügen dann sagst, okay, das nehme ich nicht nochmal mit. Ich habe jetzt zu Hause von irgendwelchen wirklich hunderten, 400, 500 Zeitschriften 3 Stück übrig, die es dann gewesen sind. Der Rest hier hoffentlich irgendwie gespeichert. Und dann gab es halt auch diese Magazine. Man selektiert natürlich auch. So, welchen Leuten vertraut man? So, war für mich immer ein springender Punkt. So, ey, der Typ hat genau die gleichen Erfahrungen bei Spiel XY gemacht. Mhm. Und bei dem und dem Spiel auch. Was er empfiehlt, das nehme ich dann auch. Mhm. Und deswegen kam ich dann halt, wie gesagt, irgendwann zur Powerstation, weil sie auch noch einen gewissen Humor hatte irgendwie. Und dann kam die PC Action, die ich dann auch irgendwann ganz cool fand. Und also ich meine jetzt eine Fun Generation oder sowas, damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Ich schaue es mir noch nicht an. Das war das berüchtigte Wolfbild. Okay. Ich habe das mal so übrigens einwerfen. Abfotografiert und ihr könnt es dann auch Ey, das ist sehr lustig, dass Wolf bei der PlayStation gearbeitet hat und ich hatte die PlayStation im Abo. Der hat ein Büro neben mir gearbeitet. Okay. Also ich war bei der PlayStation mal direkt daneben. Sehr lustig. Ich muss sagen, ich kenne Wolf erst seit 3-4 Jahren, seitdem ich hier bei Game One angefangen habe. Deshalb bin ich jetzt sehr gespannt. Es ist der Blick, der devote, aber schmierige so, Blick. Er sieht so aus wie heute, nur er musste erst noch reinwachsen in seine Rolle. Diesen Blick. Ja. Also so. Da hat er auch ein bisschen von diesen Emos, die er so hasst, oder? Ja, hat er. Also ist so geil gesagt. Daran. Der Blick ist so ein devoter, bitte schlag mich, aber nicht ganz so feste Blick. Das ist der Markus Rehmann da drüber, oder? Wer ist da noch? Moment, lass mal gerade gucken. Markus Rehmann? Oder das ist Markus Rehmann, genau. Ja. Das ist außerdem hier, verdammt, kenne ich Dirk Gemeinhardt und Marc Liebold. Und die anderen kenne ich aber jetzt vom Namen gerade nicht. Ja, aber die Gesichter hast du natürlich, wenn du dann irgendwo mal unterwegs gewesen bist. Viele aus den Zeitschriften sind natürlich mittlerweile im Business, also sozusagen in Presse, Marketing und so weiter. Und man kennt sich, man trifft sich. Also triffst du alte Gesichter dann nochmal wieder, die du vorher vielleicht noch vom Lesen und Gucken erkanntest? Es ist wirklich ein bisschen inzestös, das Ganze. Also ohne es jetzt abwerten zu wollen, aber das ist es schon. Es sind sehr viele Leute in der Industrie, die irgendwann früher mal Spiele getestet haben oder irgendwie da eben so reingekommen sind. Ist ja letztendlich in jeder Industrie, so in der Filmindustrie und in der Musikindustrie. Ja. Und klar, die Leute bleiben halt und bauen Netzwerke auf und so geht's halt. So, eben, deshalb seid nett zu uns. Eben. Bei mir ist immer eine Sache gewesen, so großer Fan nicht von Zeitschriften immer gewesen. Das war immer von mir natürlich ein Wunschtraum, irgendwann irgendwas mit Zeitschriften dann zu machen. Aber ich hatte als Hamburger Jung ohne Geld nie wirklich die Gelegenheit, weil die Verlage eher hier seltener was im Videospielzeitschriften gemacht haben. Deshalb immer den Wunsch gehabt, mach mal ein Praktikum irgendwo. Nie wirklich hinbekommen. Irgendwann bin ich dann so weit gegangen, dass ich selber Webseiten einfach gebaut habe, um zu schreiben, um rumzuprobieren. Aber ich habe nie wirklich bei einer Zeitschrift vorher gearbeitet, sondern bin erst eingestiegen mit der ganzen Game One-Geschichte hier. Bei dir, Christian, bei dir, Simon, ihr seid natürlich richtig im Zeitschriften-Business gewesen. Ne? So, Ede, ich glaube, du warst ja auch nicht bei einer Zeitschrift, nee. Oder? Eben du nee. Hast. Aber mich hat es wirklich interessiert. Ich habe immer natürlich meine großen Vorstellungen gehabt, wie toll es ist, was man da machen muss. Das ist natürlich im Kontext heutzutage mit. Aber ihr habt natürlich das aus erster Hand erfahren. Also, du hast bestimmt auch mal tolle Vorstellungen gehabt, wie toll es beim Fernsehen ist und was man da alles Tolles machen muss. Und das ist so ernüchternd dann teilweise. Aber ja, das steht in einem anderen Blatt geschrieben. Ihr dürft auch nicht vergessen, so bei allem Frust, den man immer hat bei seinem Beruf, das ist ja auch normal. Ich glaube selbst irgendwie Justin Timberlake sitzt abends zu Hause und denkt sich, boah, was für ein Scheiß, ich muss halt wieder in irgendeine Talkshow gehen und den Lustigen spielen und hab keinen Bock. Ja, das geht ja echt nicht. Also jeder denkt irgendwie immer, das, was er macht, ist scheiße, aber man kann schon auch mit einem gewissen Stolz sagen, dass man zumindest irgendwie es geschafft hat, sein Hobby zum Beruf zu machen. Ob es jetzt in einer Videospielzeitschrift ist als Redakteur oder bei einer Sendung oder bei einem Podcast oder natürlich, was auch immer man macht. Das ist ja schon geil, wenn man diesen Luxus überhaupt hat. Das darf man nicht vergessen. Andere Leute, die meisten, machen was sie halt machen, um Geld zu verdienen. Mhm. Aber dann, wenn die Arbeit vorbei ist, beginnt eigentlich erst das Hobby für die und der Spaß. Und das darf man auch bei all dem Abfuck, den man sich immer gibt, darf man das nicht vergessen. Nee, absolut, so. Nee, soll auch. Wobei nicht so, wir uns natürlich nicht abfucken, weil wir die glücklichsten Menschen der Welt sind. Ja, sind wir. Genau, ich meine, ohne das gewisse Glitzern im Auge, den Enthusiasmus und die Eigeninitiative, die dazu kommt, könntest du das hier eigentlich auch alles gar nicht stemmen, was wir dann machen an Aufmerksamkeit und Liebe und Kraft, die in die Sendung und in die Website und in alles dann so reingeht. Irgendwie muss man sich das ja selbst verargumentieren. Aber nochmal, um aufs eigentliche Thema zurückzukommen, zur Zeitschrift selber. Simon und Christian, den könnt ihr vielleicht mal ein bisschen ausführen. Wie war es dann endlich bei der Zeitschrift und wie habt ihr euch danach gefühlt? Also bei mir war es so, wir sind ja auch noch ein bisschen andere Generation, das angeht. Also die Printbranche ist ja extrem schnelllebig, fast schon. Ja. Es gibt eigentlich kaum jemanden, der nicht bei mehreren Heften dann auch gedient hat, weil das irgendwie immer so war. Ach, das ist eingegangen, ja gut, sind die alle darüber. Genau. Und dann halt auch, wenn man, wie ich jetzt bei einem größten, vielleicht dem größten Verlag irgendwie für diese Fachzeitschrift gearbeitet hat, dann kommt man innerhalb des Hauses natürlich auch rum. Bei mir war es so, dass ich damals angeschrieben worden bin, also ich war auf der Suche, habe über ein soziales Netzwerk, Business-Netzwerk halt ausgeschrieben, hey, ich habe jetzt irgendwie genug Jahre für Webseiten geschrieben, möchte irgendwie mal eine Ausbildung anfangen, also ein Volontariat quasi. Und dann wurde mir gesagt, hey, die suchen gerade was, ja, die PC Action. Und ich war halt großer Action-Fan, deswegen habe ich mich direkt beworben und wurde damals von Giga auch noch empfohlen, also vom ehemaligen Chefredakteur von Giga. Und durfte mich vorstellen und war 2 Wochen später, glaube ich, schon in Fürth und habe dort gearbeitet. Ja. Punkt. Also im Prinzip mir zu verdanken. Genau, dem ehemaligen Chefredakteur von Giga. Und Herr Zahl, vielen Dank, so, wenn man das hört. Der gute Georg. Den Weg geebnet. Und da hat sich dann 5 Jährchen hin verschlagen. Genau, zuerst halt die Ausbildung. Und im Prinzip macht man genau das, was ein gut bezahlter Redakteur macht. Nur für weniger. Nur halt für weitaus weniger Kohle. Und wird dann nochmal auseinandergenommen. Gut ist halt, bei Verlagen ist es ganz gut, dass du Leute hast, die wirklich ausgebildete Journalisten sind, ab und zu. Ja, nicht immer. Gelegentlich, ja. Und von denen kannst du sehr, sehr viel lernen. Also bei mir war es Harald Frenkel, auch eigentlich so eine der Stilikonen in der deutschen Games-Branche zumindest. Und du legst deinen Text vor. Ja, bei mir war einer der ersten Texte war irgendwie ein Zweiseiter. Habe ich ihn vorgelegt. Und gleich ein Zweiseiter? Ja, es war ein Zweiseiter. Und erstmal hatten wir das, normalerweise machst du das Layout, weißt dann, okay, so und so viele Bilder brauchst du, so viel Text, so viele Zeichen. Und bei mir war das Layout noch nicht fertig. Dann habe ich angefangen zu schreiben. Und habe halt für einen 6-Seiter meinen Text geschrieben. Ja. Musste ihn dann kürzen. Und nach dem Kürzen war er halt immer noch zu lang. Dann hat Harald Frenkel draufgeguckt, hat gesagt, okay, schreib ihn neu. So, komplett. Dann war ich so, ja, okay, aber er soll doch in einer Stunde fertig sein. Ja, genau. Ja. Mach mal. Ja, aber so lernt man es. Also man wird komplett auseinandergenommen, ein bisschen zusammengebaut und ein bisschen Spucke, das hält das dann zusammen und irgendwann sind die Texte ganz gut. Dann ging es übers Volontariat, ging es dann in den Redakteur, endlich mal ein bisschen Kohle verdienen. Und dann bin ich auch schon eigentlich in den Webbereich gewechselt, weil mir Print irgendwie, einem muss Print liegen. Also die Arbeit ist halt so, dass man, wenn es monatliches Heft ist, ist es oft so, dass du 2 Wochen sehr, sehr wenig arbeiten musst. Genau, wollte ich gerade sagen, 2 Wochen Faulheit, so, 2 Wochen Amok. Ja, und dann halt 2 Wochen wirklich von 3 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts quasi arbeitest. Dann gehst du nach Hause, fällst kurz ins Bett und bist dann eigentlich schon wieder auf der Arbeit. Mhm. Und da liegt mir dieses Web-Ding einfach auch ein bisschen mehr, weil Community, du hast direktes Feedback. Und auf jeden Fall, das ist so die Geschichte. Also es gibt halt 10.000 Wege, das haben wir auch auf GameOne.de schon oft besprochen. Es gibt 10.000 Wege, um irgendwie in die Branche reinzukommen. Ich möchte mal kurz zitieren, es gab in der Fun Generation, hat mir Simon gerade in die Hand gedrückt, gab es eine Kategorie, die heißt Leserschreiben für Leser. Da ist jetzt einer, den ich auch kenne, Sven Brüseke, das war einer, der auch ein Praktikum bei Giga gemacht hat. Der schreibt auch hier zum Beispiel, was ich mag, Star Trek, NBC, Giga, meine Kumpels im Chat, Techno und Hausmusik und Wrestling. Ein guter Mensch. Das könnte auch ich sein. So. Ja. Außer Techno. Er hat halt dann, kannst du ja gleich noch was dazu sagen, wahrscheinlich irgendwie so einen Tag bei euch mitgemacht und schreibt dann hier, nämlich folgendes, der Beruf Videospiele-Redakteur ist leider, in Klammern, nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Er ist verdammt stressig und nervenaufreibend. Vor allem für Robert, da ein Chefredakteur sehr viel zu tun hat und das ganze Heft koordinieren muss. Reich wird man bei diesem Beruf wieder leider auch nicht. Hätte ich mal lieber gelesen, das damals. Ja. Versteht mich nicht falsch, ich würde den Job immer noch gerne machen, aber mir sind die Augen geöffnet worden. Zum Schluss möchte ich mich noch bei der Fun Generation bedanken, vor allem bei Robert, Daniel und Simon. Oh. Ja, wir kennen ihn heute noch. Ja. Wir kennen ihn tatsächlich heute noch, ein Freund der Familie sozusagen. Und was auch sehr, sehr geil ist, ist, wenn du auf einmal das eigene Produkt in der Hand hältst. Mhm. Du schreibst einen Text, du siehst es die ganze Zeit nur digital. So wie beim Onanieren oder wie? Da hast du es im Auge. Das Gefühl ist auch ähnlich. Jetzt hast du diese schöne Geschichte. Dann habe ich das falsch verstanden. Ja, voll die schöne Geschichte. Weißt du, also nochmal neu. So, besonders schön ist es, wenn man das eigene Produkt in der Hand hält. Und, Zum Beispiel eine Zeitschrift, okay. Genau. So, man sieht es alles nur virtuell irgendwie auf dem Bildschirm und plötzlich liegt es ausgedruckt mit dem Sammelsurium der kranken Gedanken der Redaktion, verpackt irgendwie und zugeschweißt da und du packst es aus, riechst das Papier und denkst so, okay, schön, einfach. Es ist jetzt raus, du kannst es nicht mehr zurücknehmen. Ja, genau. Du musst dir wirklich vorstellen, dass schon, also selbst die härtesten Säcke in so einer Redaktion freuen sich immer so ein bisschen kindisch, wie wenn der Postbote kommt, so auf die Paletten mit Heften. Oder beziehungsweise dann kommt endlich die Palette und alle kriegen mal ihr Heft und dann sofort geblättert, oh fuck ey, ich hab doch gesagt, das soll man korrigieren. Dann sieht man sofort 1000 Fehler wieder, obwohl man vorher die Durchschläge bei der Korrektur immer und immer wieder so Ausdrucke in der Hand hat und nochmal Korrektur liest und nochmal und trotzdem findet man sofort beim Aufschlagen wieder welche. Aber das ist ein geiler Moment. Das haben wir gemacht. Du hast es halt physisch in der Hand. Das Bier ist wabbelt. Es macht Geräusche, wenn ich will. Meine erste News, damals hat die Chefredaktion gewechselt von Christian Bigge zu Heinrich Lehnert, die beide auch so quasi Urgesteine sind. Oh, Moment, da habe ich hier gerade ein lustiges Heinrich Lehnert Bild. Ja, Moment, wo war das in der Bart. Powerplay 91? Die mit Bart sind extrem geil von Heinrich Lehnert. Der Schnurrbart ist der Hammer. Ja. Jeder hatte mal einen Bart in seiner Laufbahn, glaube ich. Ja, immer in seinem. Und meine Mutter zum Beispiel. Ja, oder deine Witze. Aber Mario Barth, passt auf, was ihr sagt, Mario Barth zensiert ja jetzt Witze und patentiert die sich. Okay, habt ihr nicht mitgekriegt? Nee, haben wir nicht. Okay, es gibt doch diesen uralten Spruch, den er geklaut hat irgendwie, nichts reimt sich auf Uschi, und da er jetzt einen verklagt, der den Spruch halt irgendwie auf ein T-Shirt gedruckt hat, auf 1780 Mark, ich mein's Mario Barth, warum, was will der mit, egal. Aber nichts reimt sich auf Uschi, Mario Barth, nichts reimt sich auf Uschi. Nicht mal bei Spiegel Online, wo sie darüber berichtet haben, haben sie das ausgeschrieben. Echt? Ja. Echt? Der hat ein Patent darauf. Darf man sagen? Auf den Spruch, du nicht, nein. Auf ich nicht, ne? Ich sage jetzt gar nichts. Nee. Nein, wahrscheinlich darf man es sagen. Auf was? Aber was du darfst es nicht auf ein T-Shirt drucken. Das also, kriegst du Ärger mit Mario Barth. Was darf man sagen? Nichts reimt sich. aber es reimen sich doch 1000 Sachen auf Uschi. Jetzt mache ich mir lauter Sorgen, dass der Podcast zensiert werden muss, weil wir das jetzt ausgesprochen haben. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber lest es euch durch. Es ist wahnsinnig krass, dass gerade Mario Barth keinen Humor versteht. Der und dann vor allem locker ist. Wegen 1000... ich weiß ja, er ist wohl auch ein... Piep! Ja. Gregor, habe ich an dich gedacht. Ja, danke. Danke sehr. Sehr netter Mensch. Grieche? Ja. Wir sind abgeschweift. Ja, meine allererste News wurde dann von Heinrich Lehnhardt korrigiert. Mhm. Und er war, also der schönste Tag in deinem Leben. Ja. Es war lustig, so, weil ich habe 10.000 seiner Magazine gelesen und jeder Redakteur, das wird man ja auch bestätigen können, wenn man unseren Blog liest, hat so seine eigene Schreibweise. Und natürlich war ich noch ein kleiner Rohdiamant, ja, der gepflegt werden wollte. Oh Gott, sowas und, über sich selbst zu sagen. Ja, da hat dich der Heinrich mal richtig rangenommen. Und dann kam der Heinrich, den ich extrem respektiere, muss man dazu sagen, und hat halt meine News komplett versaut. So, einfach so Sätze reingeschrieben, die gar keinen Sinn mehr ergeben haben. Und irgendwelche Sovies und uns reingebaut. Das war L.A. Noir, war das damals, irgendwie vor 4,5, 5 Jahren. Wie L.A. Noir? Naja, eine News dazu. Also ich, das erste Gerücht, das erste Gerücht, dass irgendwie L.A. Noir kommt oder so. Mhm. Krass. Und wenn man die PC-Action-Ausgabe noch findet, mit der allerersten News, die war rechts auf irgendeiner Seite in der Vorschau, unbedingt mal einscannen, abfotografieren und mir schickt man nicht. Ja, wenn es dir zuschicken ist, dann pflegen wir sie ein. Also ich bin auch dankbar für alles, was Leute uns schicken, was irgendwie, wo sie uns gefunden haben irgendwo. Ja. Und wir können es noch einbauen. Ich sag lieber kurz, nicht. Um das reinzuschmeißen, wo du erzählt hast, die Geschichte mit der PlayStation, die du nackig präsentiert hast. Da sind gleich die Fotos aufgetaucht danach. Ja, ich wollte auch sagen, hier liegt sogar auf die Play, wo diese Fotos drin sind. Gar nicht erst aufmachen. Sag mal. Ich weiß nicht genau, wo die hier ist. Du wirst es doch nicht sehen, Ede, oder? Habt ihr schon über eure Lieblingsmagazine geredet? So, also welche Magazine ihr wir wollen chronologisch aufziehen. Allgemeiner ein bisschen halten, dann können wir gerne auf die Lieblingsmaschinen hier eingehen. Simon, du kannst noch gerne ein bisschen, du hast dich natürlich dann noch ein bisschen eingefügt, als Christian erzählt hat. Du hast natürlich auch deinen ganz speziellen Werdegang gemacht und warst weit über 10 Jahre. Ich weiß offen gesagt nicht, inwieweit. Oh, hier, Entschuldigung, gleich fangen wir an, aber zieht euch das mal rein. StarCraft fürs N64, getestet von Simon Kretschmer, kam nie raus. Ich habe es komplett getestet, also ich hatte das 2 Tage da. Mhm. Das war fertig. Das war einfach fertig. Es kam nie raus. Warum? Weiß ich nicht. Ist die Testversion noch da? Ja, wie bei Nintendo üblich kamen die dann so mit so einem Typen, der halt das Ding irgendwie wirklich so am Arm hat und nicht aufs Klo geht. Achso, okay, das Modul nicht da. Wir hatten das Modul da, aber es hing ein Typ dran. Also, okay, weißt du, der steht jetzt nicht in deinem Wohnzimmer, das wollte ich sagen. Nein. Okay. Mit dem Modul. Wir haben ihn vergraben, also deswegen, den wird man lange nicht finden. Ja. Aber gut, ausgegraben mit StarCraft auf dem N64 können wir dann machen. Das wäre extrem krass, wenn du das Modul da hättest. Ich hätte so gerne. Ja, aber das, wie gesagt, ich frage mich echt, was da passiert ist, dass das irgendwie nicht rauskam. Das war wirklich fertig. Da waren sogar Rendersequenzen, war alles schon drin. Okay. Es gab ja die PC-Version schon. Ja. Das war ja einfach nur konvertiert und sogar gar nicht so schlecht. Mhm. Fiel mir nur gerade ein, ich wusste gar nicht mehr, dass ich das mal wirklich in der Hand hatte. So. Wir hatten, glaube ich, als wir den Rare-Podcast gemacht haben, auch nochmal ein bisschen drüber ins Gespräch gekommen. Stimmt, ja, da hatte ich über das erzählt. N64-Geschichten. Er hat es jetzt schon wieder vergessen. Warte, aber das Ding ist, ich will jetzt auch nicht zu viel und zu lange reden. Ich neige ja manchmal dazu, den einen oder anderen Nebensatz einzufügen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie interessant die Geschichte ist, aber für mich selbst war das alles sehr interessant. Ich versuche es kurz zu fassen. Mhm. Ich mir war schon immer klar, ich will da irgendwie hin. Der Eddie guckt mich schon wieder so an, dass ich schon wieder keinen Bock mehr habe. Mir war klar, ich will irgendwie da hin. Yada, yada. Und dann habe ich eine riesen Bewerbung geschrieben. Das war wirklich so, das war so DIN A3. Ich habe mich quasi selbst getestet. Ha, super lustige Idee. Ha, habe mich damit beworben als Tester und so. Und habe halt so ein Interview mit mir geführt. Was hast du dir gegeben, als Note? Nee, ich habe halt nur einen Bericht gemacht, wie cool ich bin und wie geeignet ich wäre. Das war eine Vorschau. Es war wirklich schlecht. Ja, Fanspielenprobe beim Schreiben. Aber ich habe mir Mühe gegeben. Es war auf Hochglanz. Mhm. Es hat ein Cover und so. Es hat ein Impressum. Es war... Wo nur dein Name war. Konzept Simon. Ich sage ja, es war total bescheuert. Und das habe ich an die Fun geschickt und an andere. Und eigentlich wollte ich ja immer zur Fun. Und dann hat mich tatsächlich, und ich schwöre, ey, mir ist so mein Herz stehen geblieben. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. 18, 19. Ja, wollte gerade anfangen halt, ja. Und dann ruft mich Götz Schmiedehausen an, der halt wirklich mein absoluter Liebling damals war, weil er war halt der Chefredakteur der Fun Generation. Und ich dachte mir, oh, wie geil, ja. Und bin dann dahin. Und dann hatte ich mit einem anderen Typen, der da auch irgendwie, also quasi, wie heißt es halt, wenn man so einen Test, man geht halt hin, stellt sich vor. Eine kleine Bewerbung mit, das war halt aber, mit rein. Man muss sich aber das anders vorstellen, die haben wirklich einen dann so einen Tag mal durchleben lassen. Also wir sind da hingekommen und dann meinten die, okay, wir kümmern uns jetzt um euch. Und dann habe ich, glaube ich, von Software 2000 irgendein Spiel bekommen. Es war irgend so ein komisches Puzzlespiel, weiß ich nicht. Und das sollte ich halt testen. Die Schweine haben das am Ende auch abgedruckt. Die haben einfach ihre, weißt du, ihre Bewerberleute haben die halt wirklich Tests machen lassen und haben die dann auch abgedruckt, die Schweine. Naja. Und dann musste ich halt das Spiel spielen, dazu testen und dann aber haben die ständig angerufen. So zum Beispiel an deinem Arbeitsplatz, ja, und haben halt so auf Englisch irgendwie, ey, ich habe zufällig gerade den Entwickler da, willst du mit dem kurzen Interview führen, ja, und dann musst du natürlich, oh ja, klar, ich bin total begeistert, ja, und drei Fragen raushauen und so haben die den ganzen Tag so sich einen beschäftigt, was ich super fand. Also ja, so, das ist eine coole Idee. Wo hat man denn sowas, ja? Das ist echt, die wollten halt wissen, wer das hinkriegt. Und ich war da halt mit Benedikt Plass, das war der andere Typ, der sich da beworben hatte, und wir hatten beide echt einen spaßigen Tag, hatten auch keine Konkurrenz, haben uns geholfen, alles. Letztendlich habe ich eigentlich den Job bekommen und wollte dann dahin, dann kam das Deutschland und ich musste Zivi machen und das kam, irgendwie hat es gar nicht in den Kram gepasst. Das war wirklich so, ey Leute, ich kann da echt hin und ich kam nicht raus. Es gab keinen Weg, ich musste dahin. Genommen haben sie dann Bene, mit dem hatte ich kurz Kontakt, also und das Lustige ist, ein Jahr später, die meinten dann auch so, melde ich in einem Jahr nochmal, wenn es durch ist, habe ich mich gemeldet und dann ist halt dieser Benedikt Blass ist halt der Chefredakteur von der Fun Jury. Alter, nach einem Jahr. Nach einem Jahr. Und ich dachte auch, das war jetzt echt. Und da ist wohl viel passiert. So, Robert Bannert war mal der Chef. Dann haben die Fun Generation umgebaut. Dann wirkte sie wie der Spiegel. Hatte so gerenderte Coverbilder und war sehr seriös. Hatte keine Bewertung. Sehr kurze Zeit dann. Fand ich auch damals wirklich nicht schlecht. War aber nur eine kurze Phase. Offenbar gab es hinter den Kulissen da sehr, sehr viel Beef. Und als ich dann eben endlich da war, war dann plötzlich halt Bene, der Chef. Was cool war, weil der sich noch erinnern konnte, dass wir Spaß hatten und so, und da gab es gar keine Probleme. Das war also so direkt so reingeflutscht und halt angefangen damit. Und hab dann halt, ja, und da gearbeitet. Die besagter Bene ist dann aber auch kurze Zeit später einfach abgehauen. Kann man leider nicht anders sagen. Der kam irgendwann abends, weil er auch Beef mit irgendeinem Oberen hatte. So, ey, sagt es keiner, aber ich hau ab. Ihr werdet mich einfach ab jetzt nicht mehr sehen, so, keine Ahnung, wenn einer fragt, ich bin weg, so. Und gab's auch, hat er auch so einen Zettel an die Tür gegangen, bin kurz weg, Bene. Und der hing da noch ein halbes Jahr. Wir haben sogar immer neue Entschuldigungen rangepimpt. Am Ende war die ganze Tür mit so, kommen wir gleich wieder, war kurz da, aber ihr wart nicht da. Und so hing, weißt du, es war der Gag, die Gagwand, ja. Weil der einfach abgehauen ist und man nichts mehr gehört hatte in dem Moment von ihm. Das ist jetzt auch schon lange her und so, und das ist, glaube ich, alles auch schon, deswegen rede ich jetzt einfach mal darüber. Naja, und dadurch war ich dann plötzlich ganz schnell so in dieser Situation, dass dieses Heft halt von 2-3 Leuten gemacht wurde. Ja. Und da bist du dann halt einfach, da wirst du halt gefordert, ob du es jetzt kannst oder nicht. Robert Bannert kam dann tatsächlich, nachdem Bene weg war, wieder an den Chefposten und war dann halt der Chef. Und ich weiß noch, wie er mit mir meine Artikel durchgegangen ist. Holla die Waldfee, ey, da war ich wirklich... das war echt schlimm. Also jetzt nicht, weil er ein schlimmer Mensch ist oder so, sondern das war so, du hast da was geschrieben und hast dir echt Mühe, also 8 Stunden geschrieben, eher 2 Tage und dann wird dir das so, ja, das ist scheiße. Und, ja, also Simon, weißt du, also wenn du Romane schreiben willst, dann solltest du halt Bücher schreiben und nicht hier und so und alles gestrichen und durch irgendeinen anderen Floskeln Mist ersetzt. Es wird dir alles immer komplett um die Ohren gehauen. Das hast du jetzt bei jeder Sache. Das habe ich ein halbes Jahr lang habe ich das mitgemacht. Bei jedem Artikel hat er komplett zerrissen und neu geschrieben worden. Ich bin aber auch der Meinung, so sehr ich das damals gehasst habe und unfair fand, dass das einen, egal ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, es prägt einen trotzdem und verbessert einen nur. Also weil man eben einfach mehr, man muss halt mit Kritik umgehen lernen und das habe ich da gelernt einfach und das fand ich sehr wichtig. Nicht, dass ich es heute kann, ich meine, der will der Eddie gerade, aber als Redakteur hatte ich es dann gelernt, als Schreibredakteur. Es ist ein wichtiger Prozess, aber egal ob es der Eddie mit seinem fiesen Grinsen, er wird jetzt gerne 1000 Geschichten rausholen. Ich sag seit 10 Minuten gar nichts und bin trotzdem der Böse. Das ist das Grinsen. Es sind, man hört deine Gesten durch einfach. Ich bin im Grunde jetzt auch schon fertig, das war es in der Kurzfassung. Da ist natürlich viel, viel mehr passiert und natürlich, so, aber es ist klar, alles, klar, ist ja alles egal. Es hat aber echt Spaß gemacht und dann kam ich von da zu Giga, über Eddie. Und ab da endete meine Schreibkarriere dann auch erstmal. Ja, also im Grunde geht hier ja... Deine ganze Karriere endete Gut, im Grunde ging es dir dann ja weiter. Ich weiß, also von Giga selbst habe ich von der Arbeitsweise dort keine, weil ich nicht dort gewesen bin. Off-Texte schreiben und solche Geschichten. Ich schreibe mittlerweile auch ein bisschen was für Zeitschriften, aber ich habe es primär eben über die TV-Schreiber dann kennengelernt, wo meine elaborierten Webtexte, die ich gerne mal länger verfasst habe und ausführlich und so weiter, mit denen kannst du speziell im Fernsehen natürlich nichts anfangen. Da ist es so eins, ist alles Shit, mach das 1000 Mal nochmal neu, bis es dann irgendwann halbwegs drauf ist. Ihr habt das haben wir ja alle durchgemacht. Ihr habt auch wirklich noch nichts gesehen, wenn ihr Simon nicht mit langen Haaren gesehen habt. Das war die Bilderstrecke für Game One irgendwie 50 oder so, gell? Irgendwas, Game One 50, das ergibt keinen Sinn. Die 50. Ausgabe. Blick zurück. Okay, seit dem Wechsel. Die 50. Ausgabe seit dem Wechsel, glaube ich. Da haben wir nur Bilder rein. Das ist große Ohren. Ja, ich habe große Ohren, ich weiß. Das Lustige ist, da ist auch ein Bild. Da ist auch, hier irgendwie. Das ist Götz Schmierhausen. Und das Bild, Stefan, wie heißt der, Gierlich? Stefan Gierlich. Der hat wirklich dass wir dieses Bild reingedruckt haben, er sieht da einfach kaputt aus, ist durchgearbeitet, hat einen Bart. Wir haben das da schon 10 Mal, hatten wir es zu dem Zeitpunkt, immer wieder in dem Heft. Und er meinte, Alter, wenn ihr das noch einmal druckt, kriegt ihr richtig Ärger. Und direkt nochmal, direkt das Ding nochmal gedruckt, weil er es halt auch nie gecheckt hat. Ja, es war dann schon immer im Druck, ja. Man darf sowas nicht provozieren, sonst bist du der gearscht. Aber es war geil. Er war auch stinksauer, er hat mich da echt in den Raum eingesperrt und hat mich zusammengeschissen, aber es war so lustig. Also ich habe hier gerade eine Fun Generation kurz, um das nochmal von Ausgabe 4 2000. Und du stehst da echt als einziger Redakteur dort drin. Das war die Zeit, wo es nur noch Marc Liebold als Chefredakteur war und ich. Und wir hatten sogar Frank Michaelis mal eine Zeit lang als Externer von Gamefront. Also weißt du, wirklich, der war wirklich hardcore-nerdig und der hat immer einen geilen Scheiß gehabt, aber man konnte ihn irgendwann nicht mehr bezahlen, so wie alles. Wir sind ja am Ende auch eingestellt worden, das erzähle ich immer wieder gern, weil halt der Büroraum besser genutzt werden konnte. Stimmt. Also weil die halt errechnet haben, dass sie eigentlich, wenn sie da irgendwie die andere Redaktion, die Geld macht, vergrößern, haben sie am Ende was davon, weil wir auf Null gehen. Also wir geben kein Geld aus, aber wir bringen auch nichts rein. Also wurden wir wegen der Räumlichkeiten am Ende, tatsächlich wurde das Heft eingestellt, was den Verlag überhaupt erst gegründet hatte. Weißt du? Also durch natürlich. Das war so krass. Wenn die Mutter wegen so einem Grund einstellen, da ist dann einiges im Argen, aber ist ja egal. Ich will nur kurz was erzählen. Lustige Anekdote, weil der Trant drin vorkommt. Mhm. Ich weiß noch, wie wir nach einer Party... Auch als Autor. Wer? Der Carsten Graul. Carsten Graul als Autor, ja. Der hat beim OPM zu der Zeit gearbeitet. Er ist ein Freund von mir und dann irgendwie wusste er nicht, was er machen soll. Sein Vater wollte, dass er auf dem Bau arbeitet, damit er was arbeitet. Sehr gut. Also so, das klingt jetzt böse, aber er wollte halt einfach nicht, dass der Trant nur rumhängt, ja. Und dann, manch alter Trant, bevor du auf dem Bau anfängst oder Architekt wirst oder so, komm doch hierher. Und dann landete er beim OPM. Oder echtes Geld verdienst, so. Ja, das stimmt. Ich habe ihm im Grunde vor einem großen Schicksal bewahrt. Ja, in ein anderes großes Schicksal dann reingeworfen. Zeitsprung, 2 Jahre später, Trant kommt völlig besoffen mit offener Hose aus dem Klo auf einer Party und der Verlagsleiter, der oberste Chef des Verlages macht ihm die Hose zu. Das ist passiert. Das ist passiert, der Typ war sehr cool. Stefan Winner, der coolste Verlagsleiter, den ich je erlebt habe, aber der war auch besoffen. Aber ich meine, der macht ihm original die Hose zu. Also er kam so, das kannst du doch nicht, weißt du, und macht ihm mal die Hose zu und Trant steht nur so da und eiert rum und hat es gar nicht mehr gerafft. Trant trinkt wirklich selten. Deswegen kann ich das erzählen. Aber er wird es hassen, dass ich das erzählt habe. Kann man das rausschneiden? Naja, nein, aber mit Fotos belegen. Es ist live direkt drauf. Ja, ja, aber also ja immer Trant, Podcast, Trant, kurze Message an dich, das siehst du, wenn du kurzfristig für den Podcast absagst. Was passieren kann. Sowas passiert, dann werden die schlimmen Geschichten ausgepackt. Dann werden die alle ausgepackt und breitgetreten. Und es ist natürlich, ihr habt ja natürlich ausgeführt, also du jetzt 5 Jahre bei der PC Action, du 10 Jahre Fun Generation und andere Geschichten. Ja, also so, Giga war halt viel. Das waren ja 5, 6 Jahre. Ja, mir fällt es momentan auch gerade auf, es ist natürlich, wir reden über so einen spezialisierten Zeitraum, also jetzt exklusive Christian, der natürlich dann in den letzten Jahren dann sehr dort gewesen ist. Für mich, Zeitschriften haben sich sehr so massiert bis Anfang 2000 ungefähr. Ne? Und das ist ja so eine Spanne von, sagen wir mal, maximal 8, 9, 10 Jahren. Eigentlich gab es seitdem nochmal 10 Jahre, in denen Zeitschriften eigentlich für mich jetzt nicht mehr wirklich die große Rolle gespielt haben, weil einerseits, wie das Internet aufgekommen ist, da ich mich mehr ins Internet verlagert habe mit meinem Geschreibsel, dass diese ganzen Sachen aufgebrandet sind von wegen, hier Tipps und Tricks kannst du dort machen, du hast Foren vor allem, wo du dich dann auslassen kannst, also was mir das Maniac-Forum an Zeit, ich will nicht gestohlen sagen, aber Zeit gekostet und gefressen hat, aber wo du auch natürlich Unterhaltung und sonst was rausbekommen kannst. Ja, es gab früher, vor ein paar Jahren gab es Tage, wo man den ganzen Tag dann irgendwie in diesem Forum verbracht hat, also ich weiß, dass bei Giga das oft passiert ist, dass man den ganzen Tag irgendwie nur im Forum hing und alles schon gelesen hat und alles schon auch angeleuchtet war, also markiert, weil man schon gelesen hatte. Mhm. Die Farben waren komplett anders. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Du hast mir auch mal über die Schulter geschaut und ich habe mir da während der ganzen Jahre angewohnt, einfach auf Threads, die ich nicht lese, anklicken zu müssen. Einfach damit die Farbe dann auch konform ist und nicht zwischendurch diese Lücken dann dort drin hast. Das ist schon sehr OCD. Das ist das, was uns oder bei mir primär natürlich viel von dem Zeitschriften gelesen dann weggenommen hat. Ich bin zu der Zeit auch zur Uni dann zu Beginn gegangen und dort natürlich, wenn du dann längere Bahnfahrten hast, kannst du es mitlesen, aber ich bin da öfters mit dem Auto gefahren. Während des Autofahrens kannst du keine Zeitschriften lesen oder du bist sehr gut beim Autofahren und kannst es machen. Ja. Aber sehr. So gut bin ich nicht gewesen. Das hat sich dann sehr, sehr zerfächert irgendwie und die Zeitschriften hatten nicht mehr den Appeal gehabt, diesen Griff, den sie in den Ende der 80er, Anfang der 90er bei mir etwas gehabt haben. Und ich denke mal, es war vielen von uns so. Du kannst natürlich dann deine eigenen Sachen da reinbringen, Christian. Du siehst ein bisschen anders, schätze ich mal. Ich sehe es ähnlich eigentlich. Also wenn ich die Chance hatte, als ich das Internet erfunden habe, dann. Ja. Ja, du bist erfunden. Du und Al Gore. Genau. War es dann auch so, wenn ich die Chance habe, Internet oder Heft, dann bevorzuge ich auch das Internet. Einfach, weil ich da auch direkt die Community habe, die über das gleiche Spiel redet. Mhm. Für mich ist es so, dass viele der Hefte den Fehler machen und diesen alten Fokus immer noch auf das Heft sein irgendwie konzentrieren. Also sie haben einfach keine neuen Ideen. Ja? Und ein Heft müsste eigentlich davon leben, dass es, wenn es, also 5 Euro ja, kostet ein Heft, 5, 6, 7 Euro, das ist viel Geld für einen Jugendlichen. So. Mhm. Und die kann er auch woanders ausgeben. Zigaretten oder Bier, was Jugendliche sich halt kaufen. Ja? Und qualitativ hat das Internet einfach immer mehr dazu gewonnen. Ja? Und genau aus dem Grund, glaube ich, gibt es eben diesen Absprung bei Heften. Weil ein Heft müsste wirklich tiefer gehende Recherchen haben als ein Online-Magazin im Prinzip. Und das hast du mittlerweile fast. Oder halt Recherchen, die wirklich, also die müssen nicht größer sein, epischer, aber die müssen halt vielleicht über längeren anders. Zeitraum mit mehr, einfach mehr Mühe reingesteckt. Online ist natürlich alles sehr schnell und da hat man kaum Zeit. Auch da gibt es gute Artikel, sage ich mal, die eben. Zu Duke Nukem gab es mal einen wirklich guten, der irgendwie so ein bisschen versucht hat zu erklären, was da wohl passiert ist und so. Da braucht man aber Zeit und Muße für und braucht den Platz für und so. Und irgendwie, ja, die Hefte haben sich irgendwie zu halt so Wertungsheftchen irgendwie entwickelt. Aber das sind noch 4 Seiten in einem 200 Seiten oder in einem 100 Seiten sind es jetzt vielleicht nur noch 4 Seiten, die dich interessieren. Ich habe es jetzt bei der aktuellen Ausgabe der GameStar, muss ich jetzt einfach sagen, also ich habe lange Zeit die PC Action das Magazin gelesen, hab mir dann auch das PC Games Magazin geholt, weil Datenträger kann ich nichts mit anfangen, so ist mir vollkommen egal. So Demos zocke ich nicht. Und ich habe die früher Internet, mal geklaut, so ein, zwei Mal. Ja, PlayStation Magazin war es cool, weil du konntest die Demos das war super, habe ich auch manchmal so geholt. Dann die. Ich bin nicht stolz drauf. Ich habe sie gekauft, damals. Und mittlerweile sind Demos und Vollversionen sowas, ach komm. Weißt du, so brauche ich nicht. Deswegen hole ich mir nur die reinen Magazine. Und die aktuelle GameStar zum Beispiel hat mich der Bericht über Dota interessiert und über deren Ableger. Aber es sind auch nur 5 oder 6 Seiten von 100. Und der Rest ist so, ja, brauche ich nicht zwingend. Ja, es ist ein bisschen. Dann begebe ich mich lieber auf die offiziellen Webseiten und in die Hardcore-Foren gerade. Ja, einfach weil sie das so extrem dann ausgefeiert hat, dank oder gerade wegen des Internets. Das, was du bei den Zeitschriften oder was ich immer das Gefühl habe, wenn ich mal wieder in eine reinblicke, ist es, dass die ganze Vorgabe, die gegeben wurde von den 90ern aus, von den Anfängen, die Grundfeste, wie sie festgelegt wurden, du hast eine Gruppe von Leuten, die sich auch selbst nochmal ein bisschen präsentieren muss, damit da auch ein Gesicht hinter dieser Meinung, hinter dieser Wertung steht. Und dann ist es wirklich fokussiert auf, das ist die Prozentwertung, das ist das und das. Über die letzten Jahre oder das letzte Jahrzehnt kam diese Wertungsinflation dann hinzu, die wirklich dann für mich bei Zeitschriften den Effekt hat, wenn ich da nicht involviert oder den Leuten vertraue oder irgendwie kein Verhältnis zu denen habe, bringt mir so ein 2 oder 3 Spieleseitentest überhaupt nichts. Ich habe keinerlei Kontext von wo kommt diese Meinung her aus, was für eine Person saß dahinter, zusammengefasste Phrasen, die ich auch, wenn ich mich in einem Internetforum begebe oder Internet spezialisierte auf Seiten mich dann bewege, dann besser informieren kann. Ich habe einfach keinerlei Zugang mehr zu so einer Zeitschrift und irgendwie bringt es für mich nichts mehr, wenn es nicht sowas ist wie spezialisierter Content. Also ich denke mal, Simon, du wirst auch aufgehen, sowas wie, ist es die Edge oder so? Ne? Die, ja klar, es gibt ein paar, also klar die Edge, es gibt auch noch mehrere. Es gibt ja auch zum Beispiel so dieses Retro-Magazin, wo jetzt auch sagen kann, das hat seine Daseinsberechtigung, weil man halt gern vielleicht in den alten Erinnerungen schmökert und das halt ein bisschen schwerer ist im Netz so, dann hast du irgendwie, besser ist, wenn jemand eine Vorauswahl erstmal trifft, so magazinmäßig. Und die Edge ist halt einfach, ja, ist ein sehr smartes Magazin. So, ich muss sagen, ich habe sie jetzt ein paar Mal gelesen, ich bin nie wirklich reingekommen so, weil die mir immer zu teuer war. Aber eigentlich ist es so das Heft, wo keiner, ja, die G ist, die sagt man ja auch gern, die deutsche Edge, auch wenn da schon Unterschiede einfach sind so. Aber die G ist zum Beispiel das, was ich wirklich lese. Also die G ist das Einzige und ich mag wirklich Maniac und so. Ich habe das alles gerne gelesen. So, ich bin wahrscheinlich einfach aus der Zielgruppe rausgewachsen. Aber die G ist halt wirklich eine Sache, die lese ich. Die ist mir auch nicht unangenehm zu lesen. Die ich weiß, dass andere, gerade die Maniac oder so, die drehen ja auch alle so ein bisschen jetzt gerade ihren Kurs und kann sein, dass die auch gute Artikel haben. Aber die G hat von Anfang an haben die es halt wirklich, standen die einfach für was so. Mhm. Und das behalten die halt bei und das lese ich sehr gerne. Ich finde zum Beispiel deren Kulturreferenzen, diese popkulturellen Referenzen, die sie immer haben, die Links, die Künstler, wo sie irgendwie Connections haben, das ist schon geil. Also das ist auch nicht so, als ob sich das von alleine gibt, das muss man sich aufbauen. Und so wie die Edge halt die guten Industriekontakte hat und eben einfach auch immer noch von der Industrie unterstützt wird mit Geld und sich überhaupt dadurch erst über Wasser halten kann, weil sie halt auch so ein Prestigeobjekt ist. Keiner liest die Edge in dem Sinne, wenn man es jetzt mal vergleicht mit den populären Magazinen. Ja, die Auflagenzahlen sind natürlich so, also verglichen mit anderen Magazinen gering, obwohl es ja immer noch kontinuierlich bergab geht seit vielen, vielen Jahren. Aber die machen es eben so, dass sie in ihrer Nische überleben können. Was komisch, ja, also was wirklich auch zeigt, dass die wirklich was drauf haben und keiner eigentlich die vielleicht weghaben will, weil sie eben was bieten, was sonst keiner bietet. Aber es sind halt nicht so viele, es ist halt ein Hardcore-Magazin, das ist ja auch eher fast noch ein Industriemagazin. Also jeder in der Industrie liest die Edge, ja. aber von außerhalb, außer jetzt auch England, liest die ja kaum einer, außer halt Hardcore-Nerds. Mm-hmm. Also die nicht in der Industrie arbeiten, wir arbeiten ja im Grunde auch schon in der Industrie. Ja, es ist das, wahrscheinlich ist wirklich dieser Kreis an speziellen Leuten, die mit der Industrie, Berichterstattung oder selbst drin so behaftet sind, dass du den Kreis genau damit ansprechen kannst. Und dann siehst du, du hast einen Kreis von 5000 Leuten insgesamt, inklusive der Fangemeinde, die dann eben die G-Leserschaft ausmachen. Ja, solange man davon leben kann, ist ja cool. Aber die Fun wurde eingestellt, als sie bei, weiß nicht, ich glaube, es war 25.000, 24.000, da wurde sie dann, glaube ich, eingestellt. Mhm. Das sind also mittlerweile einige schon. Heute wäre das ganz gut. Ja, ich sag ja, wir waren bei null. Es war so wie immer halt. Wenn man es gerade geschafft hat, dann Stecker. Aber ich bin froh, weil sonst wäre ich halt nicht bei Giga gelandet. Ja, also heutzutage ist es halt schon ein gutes Heft. Genau, heute also, denke ich auch, wenn ich die Zahlen lese, geht, oder? Kann man mit leben. Naja, aber damals war das... Vor fünfeinhalb Jahren habe ich jetzt bei der Action angefangen. Da waren sie, glaube ich, bei 80.000 Heften. Mhm. Jetzt sind sie, glaube ich, bei 35, 40. Also es ist ein rapider Abstieg, der aber jetzt nicht nur die Action betrifft, der betrifft ja irgendwie jedes Printmagazin. Und, also klar. Am Gamesmarkt auf jeden Fall, oder? Außer der G, die, glaube ich, ganz wenig mehr hat immer. Also die hat als einzige keinen Abstieg. Was wiederum lustig ist, dass sich halt der Printmarkt im Spielesektor so irgendwie so dezimiert. Ja, und auch ganz viele Magazine fallen weg und wenn sie mal da sind, zwei Ausgaben, dann ist es wieder weg. Und während sich andere Märkte, andere Segmente im Printbereich, zum Beispiel eine Landlust, genau, ja, das ist der die sich 700.000 Mal verkauft. So, krass, 700.000 Mal, ein Magazin für Gärtner. 700.000 Mal. Oder für, es ist, im Prinzip spricht es Gärtner an. Und das ist halt einfach eine Sache, da sieht man, dass die Zielgruppe, also die Zielgruppe wächst ja eigentlich, so, aber sie informiert sich einfach ganz woanders. Ja, es wird das, und, ja, da, genau, also das selbst, was... Nur kurz noch, selbst kleinere Videospielblogs haben ihre 10.000 Visits im Monat, ja, oder 5.000 und wenn du denen dann noch ein Gesicht gibst, haben sie vielleicht... Kennst du da eins? Nee, kenn ich nicht. Und, dann gibt es halt Videospielblogs, die gerade irgendwie im Kommen sind, haben sie direkt 40.000 Visits und das sind einfach... Ich weiß es nicht, ob es an der Qualität der Hefte liegt, dass die Leute einfach sagen, okay, das ist mir zu teuer, ja? dass sie sagen, okay, ich hätte gerne ein 1-Euro-Magazin, wo die gröbsten Daten drin sind, ja? Oder dass sie halt wirklich sagen, hey, wenn ich Kohle in die Hand nehme, dann würde ich auch 12 Euro in die Hand nehmen und will dafür dann aber richtig High Class, ja? Will halt, dass sich ein Typ wirklich einen Monat konstant mit einem Spiel beschäftigt hat und mir dann darüber 10 Seiten schreibt, aber da habe ich dann einfach diesen richtigen Geek-Nerd-Scheiß drin. Ohne alles zu spoilern. Und das ist die Frage, so würde man also das dann lesen, man würde es halt auch erst lesen, nachdem man es gespielt hat, oder? Weil man sich nicht spoilern will, das ist... Oder schafft man den Draht, dass man eben im Heft nicht spoilert, sondern einfach nur... Ja, wie würde zum Beispiel, muss man ja ganz, ganz klar fragen, so bei der Leserschaft jetzt unseres Blogs oder unserer Sendung, wie würde zum Beispiel ein Game One Magazin aussehen? Ja? Würde man halt sagen, okay, sind die Leute so, dass sie halt ein 50-Cent-Heft haben wollen, das jede Woche erscheint, dass sie quasi in der Bahn liegen lassen wie eine Bild, ja, so dass es jeder liest? Oder ist es so, dass die Leute sagen, okay, wir geben 10 Euro, ja, alle 2 Monate und wollen dafür High Class und dann nur Kolumnen, wollen sie Prozentwertungen? Das sind ja Sachen, die jedes Spielemagazin hat. Ja, gibt es Prozentwertungen? Gibt es irgendwie Wertungen von 1 bis 10? Gibt es A+ bis F? Ja? Oder gibt es gar keine Wertungen? So. Und wenn man gar keine Wertungen gibt, mag es auf einmal die Industrie. Ja? Aber die Leser sagen, ey, wenn es keine Wertung gibt, was soll ich dann mit dem Heft? Ja, das Texte Problem. Kann ich auch überall lesen. So, das ist das Problem bei der G, glaube ich. Lange vor der G hat es ja tatsächlich die Fungeration auch gemacht. Wir haben keine Ausgabe hier, aber die haben irgendwann auch das abgeschafft. Die hatten ja 10-Punkte-System, Prozentsystem, hatten aber auch nur Meinungen. Und das hat null funktioniert, weil die Leute vielleicht damals auch, das war ja auch schon eine Weile her, nicht konnten, das zu differenzieren. Aus einem Text eine Meinung rauszulesen, sondern die wollten wirklich eine Zahl irgendwie am Ende haben. Und das hat bei so Testgruppen, Fokusgruppen einfach mega kacke abgeschnitten und wurde deswegen halt wieder ersetzt, so von einem anderen System. Das habe ich nur so mitgekriegt dann halt, weil ich dann kurz danach kam. Eben speziell diese ganzen Wertungsgeschichten sind eben wirklich eine Geißel, an der die Zeitschriftenbranche eben da dran hängt, ein fast notwendiges Übel, ob du jetzt eine 10er-Skala nimmst oder eine Prozentskala oder 3 Bananen von 4, irgendeine Wertung muss da drunter stehen, worauf natürlich dann auch der komplette Inhalt reduziert wird. Ich fand das dann eben im Kontext ganz schön, wo wir dann bei Game One hier dementsprechend damit angefangen haben, habe mich natürlich anfangs auch gewundert, oh, wir machen jetzt Besprechung, aber jetzt packen wir keine Zahl dahinter und solche Geschichten da von der her aus. Mir war es immer wichtig, wenn wir in die Game One-Beiträge reingegangen sind, eigentlich guckst du es dir an wegen dem Beitrag selber, um dort dir das rauszuziehen, dich unterhalten zu fühlen, aber nicht, dass da am Ende jemand sagt und ich vergebe 27 Federn von 28. Ja, vor allen Dingen das Problem an diesen Wertungsdingern ist, dass der Wertungskasten im Prinzip eine Allgemeingültigkeit haben muss. Was ich aber zum Beispiel immer finde, was interessanter ist, ist, dass ich eine persönliche Connection aufbauen kann zu jemandem und der mir dann eine Empfehlung gibt. Und dadurch, dass ich weiß, über einen Zeitraum X, aha, dem seinem Geschmack kann ich vertrauen. Ja, deshalb interessiert mich seine Meinung zu diesem Spiel. Also wenn ich dich zum Beispiel frage, du weißt, du bist Gregor, du bist Rollenspielexperte, du weißt, welche Rollenspiele ich gezockt habe. Also kannst du mich einordnen, weißt ungefähr, wo mein Geschmack ist. Das heißt, ich kann dich fragen, was empfiehlst du mir? Und das ist mir 1000-mal mehr wert, als wenn ich in einer Zeitschrift irgendwie gucke und da ist irgendein Rollenspiel X und es kriegt 93%, aber vielleicht spricht es genau Dinge an, die ich in Rollenspielen hasse oder die ich nicht mag oder so. Deshalb finde ich, für mich ist Wertung immer subjektiv. Die Frage, also man kann ein Spiel, kann man gar nicht allgemein bewerten. Wer will das machen? Ja, das ist funktioniert wie ein Film. Nicht, nein. Ich kann auch nicht sagen, Avatar ist, klar, es gibt irgendwelche vielleicht Beispiele oder Dinge oder Facetten, die man bewerten kann. Gute Kameraführung, gute Kulissen, gute Kostüme oder sowas. Aber letztendlich kann ich nur sagen, ich als Etienne hab riesen Spaß gehabt an diesem Film. Ich mag auch diesen Film und diesen Film. Und wenn die Leute den gucken und können die Argumente, die ich liefere, warum ich Spaß hatte, nachvollziehen, dann werden sie auch das nächste Mal interessiert sein, was ich über den anderen Film sage, weil sie dann meinem Urteil vertrauen. Und so muss eigentlich Wertung auch in Videospielen funktionieren. Genau, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Ich meine, du machst es ja schon auch in der Hinsicht, was Filme angeht, schon seit sehr langer Zeit. Niemand bespricht einen Film in der Form, der wirklich sagt, okay, ich gucke mir jetzt Kameraführung an, die kriegt 63%. Das wirkt dann so absurd, wenn du das einfach dann umsetzt, dass die Videospiele haben natürlich sehr analytisch angefangen. Es wird immer dann analytischer. Du hattest Grafik, Soundwertung und irgendwie sonst was, weil das ist es, was die Happy Computer und die Powerplay festgelegt hat. Exakt. Nur, dass ich keiner davon trennen konnte, dass es wie bei einer Filmbesprechung, da kann ich auch nur sagen, ich find's gut, ich find's schlecht. Ne? Musst du irgendwie bei IMDb gibt's ja, kann man ja auch abstimmen auf einer Skala von 1 bis 10. Ich habe da manchmal richtig Schwierigkeiten. Ich habe neulich Black Swan gesehen und dann The King's Speech und ich war von Black Swan total begeistert und habe gemeint, so, ja, das wäre so schwierig, ist so schon ziemlich weit oben. Es ist jetzt eine 8 von 10, eine 9 von 10. Dann habe ich King's Speech gesehen, ein ganz anderer Film, der mich auf eine ganz andere Art und Weise unterhalten und berührt hat, fand den aber auch super. Und dann war ich schon in der Bredouille. Gebe ich dem jetzt 9 von 10? Naja, war ja eigentlich nicht besser als Black Swan, aber irgendwie war er auch gut. Und schon denke ich mir so, Bullshit. Eigentlich möchte ich nur sagen, beides geile Filme, guckt sie euch an. Als Filmliebhaber sollte man die einfach beide sehen. Und damit ist eigentlich dann auch alles gesagt. Weil, warum muss ich denn jetzt sagen, Black Swan ist 83,5% und The King's Speech ist 73,9% mit Tendenz zu 74? Und das ist doch alles Bullshit. Das war eine Sache, die ich auch damals, ich habe einen Leserbrief geschrieben an die Powerstation. Und der Power Klaus, ja? Also Klaus Trafford hat ihn Robbie beantwortet. Ich habe gefragt damals, warum hat Gran Turismo, also wirklich so als Zehnjähriger, ich war 10 oder 11, warum hat Gran Turismo 96%, ich habe die Punkte zusammengezählt, ja, und irgendwie, ich weiß es nicht, ob es Resident Evil war, irgendein anderes Spiel, Metal Gear, glaube ich, hat 97%, aber eigentlich müsste Gran Turismo jetzt 98% haben, weil das und das. Das war genau das, was du angesprochen hast, ja. Und da hat er erklärt, hey, so, das ist Apfel und Birnen, so. komm mal klar, nee. Weißt du, das eine Spiel ist, wenn da die Grafik anders ist, oder da ist Grafik nicht so wichtig, da ist Sound nicht so wichtig, aber trotzdem sind es geile Spiele. Ja, es gab ja verschiedene Magazine, so die PC Extreme, das war dann die PC-Zeitschrift von den Maniac-Leuten, die auch irgendwie gefloppt ist, obwohl ich die eigentlich ganz cool fand. Mhm. Die haben ja auch so einen Wertungsschlüssel irgendwie gehabt, dass sie irgendwie gesagt haben, wir gewichten Grafik so zu 70 oder ich fantasiere jetzt, so zu 70%, wir bewerten Sound ist wichtig, 50%, ist fast wie die Computerbild. Die Computerbild mit. Wo dann, und anhand dieser Wertung wird dann ausgerechnet, was die Gesamtnote ist. Das ist natürlich gemacht, um irgendwie gerecht zu sein, aber letztendlich ist es halt auch Bullshit, weil ich meine, es gibt Spiele wie Guitar Hero, die haben dann Grafik 10% und kriegen deshalb nur eine Maximalwertung von, können gar nicht über 60% rauskommen, weil es halt einfach eine scheiß Grafik hat, es können aber dir den mega Fun bringen. Ja, also das sind alles so Sachen, deshalb... Ja, sobald es so extrem analytisch wird, ich habe das nur am Rande verfolgen können, ist mir gerade eingefallen, bei der Maniac, glaube ich, war die Diskussion einmal, dass die Grafikwertungen für Handhelds irgendwie mal so kategorisch einfach mal um 20% immer niedriger bewertet haben, weil auf Handhelds nicht mehr möglich ist und die das jetzt irgendwie übergreifend machen wollten, nicht mehr plattformspezifisch. Du begibst dich da auf sehr, sehr dünnes Eis, sobald du dann immer tiefer in diese Rechnungsgeschichten da reinkommst und machst dir eben Tür und Tür offen. Klar, die Industrie lebt damit, dass sie auf diese Zahlen dann hingehen, aber man kommt zwangsläufig auf solche Gedanken, warum hat das Spiel mehr als das Prozent? Und wie ist das zustande gekommen? Und wenn ich dann immer so eine Excel-Tabelle daneben brauche, um zu sehen, wie die auf das alles gekommen sind, dann bringt mir auch die Wertung dann auch wirklich. Aber das ist zum Beispiel der Punkt, was mir bei der PC Action zum Beispiel, gibt es glaube ich auch bei anderen Magazinen, aber ich weiß, dass die PC Action es hatte, war, dass die, die Redakteure dann ihren Senf, sofern sie die Spiele gespielt haben, bevor die Tests kamen, haben sie überall geschrieben, da zu jedem Spiel, was in diesem Magazin getestet ist, hat jeder irgendwie Punkte verteilt oder Sterne verteilt oder was weiß ich, wie gut er es fand. Das heißt, da war dann World of Warcraft und die ganzen Leute, die World of Warcraft gehasst haben, haben dem halt 1 von 5 gegeben, weil es die halt nicht interessiert hat. Aber da konnte ich mir dann meinen Redakteur raussuchen, wo ich gesagt habe, okay, das ist ein Rollenspieler, mit dem kann ich mich identifizieren, mit seinem Geschmack. Und dann habe ich geguckt, wo hat er 5 Sterne gegeben? Und das waren dann plötzlich die Spiele, die für mich interessant waren, weil ich diese Verknüpfung zu seiner Personality hatte. Aber eine Aussage, dass irgendein Redakteur X, den ich nicht kenne, sagt, dieses Spiel ist super, das geht mir mal gerade am Arsch vorbei, weil da kommt ein anderer und sagt, dieses Spiel ist scheiße und dann bin ich bei 0. Es gibt immer beides, ja. Ja, exakt. Also für mich ist so die einzige Wertung, die ich wirklich für mich jetzt persönlich zulassen würde, ist zocken, wenn du das und das findest oder nicht zocken, wenn. Ja? Also du kannst das Game zocken. Du kannst Gran Turismo zocken, wenn du auf Autos stehst. So, und wenn du auf geile Action stehst, auf nicht arcadige Action, ja. Und nicht zocken, wenn du nur auf arcadige Action stehst. So, das ist die einzige Wertung, die ich eigentlich für mich selbst zulasse. Weil eben diese Prozentwertung ist einfach nur ein. Bei der Action hatten wir es eine Zeit lang, da sind wir bei jedem Spiel von 100% ausgegangen und haben halt die Sachen, die negativ sind, abgezogen. Abgezählt. Das war auch noch okay, fand ich. Aber da ist dann auch wieder so, okay, stört mich die Grafik jetzt um 3% oder stört sie mich doch um 5%? Wie groß ist jetzt der Spielspaßverlust durch die Grafik? Und ja, ja, oder wie groß ist der Spielspaßverlust durch die Steuerung, die manchmal nicht funktioniert? So. Ja, aber das ist ja auch dann genau das, wo durch diese Allgemeingültigkeit, dann kommt irgendein Zuschauer oder ein Leser, besser gesagt, und der schreibt dann, ey, ihr habt aber vor 3 Jahren im Jump'n'Run XY habt ihr dem 87% gegeben, dabei hattet es 3 Level weniger, 6 Moves weniger, ihr seid doch alle gefaked und ihr seid alle gekauft, was fällt euch überhaupt, alles was ihr erzählt sind Lügengeschichten, wenn ihr sagt, das Spiel ist toll wegen eurer Komplexität und immer dieser gleiche Mist, ja. Ich hatte neulich auch das Problem, hatten wir bei Game One, Wolf und ich, wo wir haben was geschrieben zu Tron, Legacy, und haben halt geschrieben, ja, optisch geil, aber Story und Charaktere und alles, so, ja, stehe ich auch voll zu. Und dann haben einige Leute, im Prinzip kann ich ihnen keinen Vorwurf machen, gesagt, ja geil, das kann man aber auch zu Avatar sagen, ja. Jetzt bin ich natürlich im Erklärungszwang zu erklären, dass ich aus Avatar rausgegangen bin mit einem riesen Grinsen und völlig geflasht war und aus Tron bin ich rausgegangen und war enttäuscht und gelangweilt, ja. Und das muss ich dann natürlich auch so vermitteln, es ist nicht nur, dass da die Story schlecht ist und da die Effekte geil, das kann man ja auf 1000 Filme sagen, sondern manchmal sind es auch ganz kleine Dinge, die ineinander passen. Manchmal kann ja auch eine simple Story genau richtig sein für das, was passiert. Manchmal kann eine Story schlecht sein, nicht weil sie simpel ist, sondern weil sie zu komplex ist oder weil man sie zu nicht nachvollziehbar ist oder weil der Bösewicht zu schlecht skizziert ist oder die Motivation der Hauptcharaktere nicht einleuchtend erklärt wird oder so. Es gibt tausend Gründe und man bringt sich halt in Teufelsküche, wenn man irgendwie Wertungen sagt, dann hat natürlich auch derjenige, der die Wertung liest, immer das Recht zu sagen, ja, aber da hast du gesagt damals und wie passt das denn jetzt zusammen? Also es ist natürlich auch, muss man an der Stelle auch für alle Redakteure und alle, die testen und Meinungen abgeben, ist schon auch natürlich immer ein Tanz auf dem Vulkan. So. Kennt jeder, glaube ich, der das auch gemacht hat. Genau, jeder hat sein wahrscheinlich eigenes persönliches Waterloo, was ihm immer dann vorgehalten wird irgendwann mal. Ja, wir sind ja auch keine Götter, gut, also außer mir. Außer Ede. Dass man auch unfehlbar ist. Manchmal kommt man raus aus einem Kinofilm oder hat ein Spiel gezockt und der erste Eindruck ist erstmal super geil, wenn man größer drüber nachdenkt oder wenn man es nochmal zockt, fallen einem andere Sachen auf und merkt, oh, es ist doch gar nicht so geil oder man hat sich auch von einem Hype anstecken lassen. Das ist ja auch so, das ist immer so ein Tabu, dass die Redakteure auch immer alles verteidigen müssen, was sie geschrieben haben. Ja, wenn einer ein schlechtes Spiel zu gut bewertet, dann anstatt zu sagen, ja okay, vielleicht habe ich da ein bisschen zu euphorisch reagiert, weil ich einfach den Charakter so geil finde, sagt kein Redakteur, sondern die versuchen dir dann haarklein zu erklären, dass das auf jeden Fall richtig ist, was sie geschrieben haben. Ja, man kann es auch nicht erlauben, weil es dann eigentlich die eigene Aussagekraft untergräbt. Ja, die eigene Kompetenz wird dann natürlich direkt hinterfragt, deshalb ist man auch immer so fest überzeugt davon, dass das, was man sagt und was man meint, auch immer richtig ist. Aber letztendlich sind wir auch nur Menschen, die auch nur eine Meinung haben und die kann auch falsch sein. Lustig, Gregor guckt mich an, weil ich lache und ich lache, weil du beim Stichwort Kompetenz ich gerade in die Fungeration gucke und wir da die Reinigungs-DVD getestet haben. Auf einer Viertelseite. Hat auch keine gute Wertung bekommen. Wie viel Grafik? Wir hatten ja sowas nicht. Obwohl doch, wir hatten das. Stimmt, da hatten wir es. Grafik 1 und Sound 1. Ja. Aber kein Spieldesign, 0 und so. Hier. Ich glaube, es war die April-Ausgabe. Wir haben uns halt keine Mühe gegeben, unseren April-Chair zu kaschieren. Ja, wie die Lippen. Christian, du hast vorhin angesprochen, lass uns doch mal, damit wir nachher in Richtung Ende des Casts gehen. Jeder hat natürlich von uns seine Lieblingszeitschriften, wo er sich dann richtig begeben hat. Da gehen wir gleich darauf zu, machen aber vorher eine kleine Pause. So, da sind wir wieder nach der wohlverdienten Pause. Bevor wir gleich ins Finalthema reingehen, haben wir uns gerade zwischendurch über Redaktionskonferenzen unterhalten. Da hat der Christian ein paar nette Geschichten, Anekdoten, die er dann vermitteln kann, weil ich kenne das nicht, eine Redaktionskonferenz. Ich kenne es, wir kommen nochmal zusammen und gucken uns die Sendung nochmal an. Das ist das Maximum, was wir hier machen. Also erzähl mal ein bisschen daraus, wie ihr das bei der PC Action dann gemacht habt. Also die PC Action hatte ja eine Zeit lang lustige Bildunterschriften. Ja? Viele fanden sie lustig, viele nicht. Und man muss sich das so vorstellen, zu jedem Screenshot gibt es eine ernste Bildunterschrift, also die das beschreibt, und eine Bildunterschrift, die halt Unfug ist. Ja? Riesiger weißer Fleck, so, ja, okay, ist irgendwas ausgelaufen. Ja? Oder, ja. Und es ist tatsächlich so, ja, wir haben es immer behauptet im Heft, und es ist auch tatsächlich so, aber keiner hat es uns geglaubt, mitten in der Produktion, also wenn wirklich die heiße Phase beginnt und die Artikel raus müssen, ja, so kurz bevor das Heft fertig ist, gibt es halt abends immer eine Konferenz, wo sich alle Redaktionsmitglieder und alle, die halt Bock haben, ja, aus dem Verlag, also von 200 Leuten rund, treffen. Und dann sitzt du halt mit 10 bis 30 Leuten in einem Raum und die Screenshots werden auf den Beamer gelegt. Und dann heißt es, okay, Brainstorming. Und das ist immer extrem lustig gewesen. So, und dann kommt es natürlich darauf an, wer diese Konferenz leitet. Ja, weil wir uns gerade darüber unterhalten haben, hey, manchmal in manchen Heften war die Qualität eher anders, okay. Variabel. Es variierte halt so. In dem einen waren halt viele Jesus-Gags, in dem anderen waren plötzlich viele, viele Sex-Gags. Und das kommt dann immer drauf an, weil im Endeffekt entscheidet natürlich der Chefredakteur, beziehungsweise der vorne sitzt und die Sachen eintragen muss. Ja, so sind viele gute Bildunterschriften nicht ins Heft gekommen, muss ich sagen. Die meisten davon waren von mir, ja, die ich extrem lustig fand. Die haben es nicht ins Heft geschafft. Ja. Und das ist ganz lustig. Also wir haben manchmal und Screenshots wirklich zu einem Supreme Commander, ja. Oder zu irgendeinem Strategiespiel, wo alles gleich aussieht. Oder zu einem Puzzlespiel, wo drei gelbe Blöcke und ein schwarzer Block sind. Ja, da kommt man halt nochmal auf ein... Drei gelbe und ein schwarzer? Ja, da hat jeder direkt einen Gag in der Hand. Okay, da kommt man auf Gags. Ja? Aber wenn es das 10. Spiel ist mit drei gelben und einem schwarzen Block, ja, okay, dann haben sich dann haben sich diese Randgruppenwitze auch erledigt. Ja? Und dann kommst du irgendwie auf Urinsteine. Ja? Und ja, deswegen die Qualität ist natürlich sehr variabel, wenn du dir zu jedem Screenshot was ausdenken musst. Aber generell ist es eine Zeit, die ich auf keinen Fall missen will, weil da gab es so viele. Das klingt so viel aber Beef. Auch irgendwie lustig. Das klingt echt schon lustig. Das habe ich noch nie gehört. Ist extrem lustig. Also wenn du dir vorstellst, da ist ein Screenshot. Ja, deswegen fällt es mir jetzt auch relativ leicht, zu Screenshots irgendwas zu sagen. Eben weil wir es über 5 Jahre jeden Monat gemacht haben. Du hast einen Screenshot und da muss unbedingt eine lustige Bildunterschrift sein. Und wir hatten echt Bilder zu Strategiespielen, zu Puzzlespielen oder zu Fußballspielen. Ja, wie schrecklich sind Fußballspiele, um sie mit lustiger Bildunterschrift irgendwie auszustatten, wo du an dem Screenshot 20 bis 30 Minuten hängst, ja, oder mal eine Stunde, dann hast du dieses Bild und denkst dir so, oh, können wir nicht weitermachen, und dann sitzt dann Wolfgang, schönen Gruß, ja, sitzt Wolfgang und sagt, nein, ihr Spackos, so, wir machen jetzt erst dieses Bild fertig und erst wenn dieses Bild fertig ist. Nee, der sitzt dann da und sagt, das ist nicht lustig. Genau, ja. Und dann so, nee, dann nehmen wir den Screenshot raus und machen einen anderen rein. Also, ja, aber ich habe keine Screenshots mehr. Dann schieß neue, du Schwein. Ja, aber wir müssen in 5 Minuten fertig sein. Schieß jetzt neue, du Schwein. Ja. Also, die Konferenzen waren so eigentlich Highlights der Pizza-Action-Geschichte für mich. Ja. Sollten wir hier auch einfügen, irgendwie eine Meldung. Das klingt auch irgendwie lustig. Wir müssen mal gemeinsam einfach einen Off-Text dann schreiben, so richtig in der Gruppe. Da kommt der beste Game-One-Beitrag ever raus wahrscheinlich. Ja, und zu Fußballspielen. Und zu Fußballspielen. Es ging sogar so weit, dass man dann Screenshots danach ausgesucht hat, wie lustig die BU dazu sein kann. Achso, nicht also, den Inhalt, den du vermitteln willst. Genau. Es war halt echt so, dass man, ich meine, bei einem Spieletest, was macht man Screenshots? 1000 bis 10.000. Je nachdem, welches Spiel man testet. Wenn man Halo testet, macht man 10.000 und hat trotzdem nicht alles Coole gecaptured. Und da war es dann wirklich so, dass du den Artikel fertig machst, du machst das Layout, du machst alles fertig und schreibst deine eigene Idee rein. Ja? Und man ist unendlich stolz, wenn diese Idee dann ohne zu murren genommen wird. Ja? Da sind 30 Leute, alle lachen und du denkst so, yes. Okay, ich bin der King. Gut. Ist mir keinmal passiert. Man hört davon. Ich habe davon gehört, dass es vielen Leuten ab und zu geschehen ist. Bei mir war es nicht so. Ich habe irgendwann auch keine Bildunterschrift mehr reingeschrieben, weil sie eh weggenommen wurden. Und ja, ich habe im Team funktioniert. Ich habe die Gags quasi. Ja, ist ja gut. Ich habe die Gags von anderen nur verfeinert. Du hast Salz dazu gestreut. Du hast das Vögelchen im Ohr gespielt, der dann über andere Leute dann deine Gags vermittelt hat. Genau. Ja. Ja, auf jeden Fall, das ist lange Geschichte, aber Redaktionskonferenzgeschichten gibt es, glaube ich, Zehntausende. Ja, es gibt Tausende, echt. Das war jetzt nur ein Beispiel, weil es halt nicht in jeder Redaktion üblich ist, jeden einzelnen Screenshot und jedes einzelne Bild zu benennen. Ich habe übrigens mal einen Screenshot so. Nein, es war ein Foto von einer Person. Und da habe ich die falsche Bildunterschrift ausgewählt, im Endeffekt. Und die hat sich ordentlich beschwert. Ja, okay, ja. Wollte mich verklagen. Das fand ich. Oh, shit. Ja. Also, es war, ja. Ich hab eine ganz, ganz böse, bitterböse Mail bekommen. Konnte es dann noch intervenieren, quasi, indem ich eine nette Mail zurückgeschrieben habe und mich entschuldigt habe, so dass es dann nicht in die Chefredaktion ging. Wenn Wolfgang das jetzt hört, ist. Sei froh. Ja. Es wäre viel Geld im Spiel gewesen, Wolfgang. Ja. Lange Rede, ich merke gerade, dass ich unendlich viele Hefte doppelt habe. Ja. Also wollen wir die verlosen? Hast du Bock, die Verantwortung für die Verlosung zu übernehmen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, dann werfen wir sie einfach weg. Wir können gerne mal gucken, ob wir da noch was rausgeben. Also ich habe anzubieten, zwei Ausgaben, die 03-2000. Ist eine nackte Frau, eine halbnackte Frau draußen zu sehen. Jill Valentine ist es, glaube ich. Tangeration 8-2000. Ist auch eine Frau. Das war die Robert Bannert. Wir müssen immer eine Frau drauf haben, sonst verkauft sich nicht Phase. Das war die PC-Action-Phase wahrscheinlich. Ja, die PC-Action hat ja mehrere Jahre dann gedauert, die Phase, ja. Oder? Ja, PC-Action hatte ja lange Zeit Frauen auf dem Cover. Das haben sie alle gemacht. Wie zu teuer. Naja, du musst ja die Shootings bezahlen für die Frauen. Okay, die Frauen, Mühlen. Ja, also wir hatten echte Frauen auf dem Cover damals. Echte Frauen? Ja, ja. Wow. Da hieß es so, hey, krass, das gibt's doch gar nicht. Ja. Und dann kam irgendwann die Render-Titte. Die Render-Titte. Da waren Frauen gerenderte, du siehst ja selbst, also vor uns liegt jetzt gerade Tekken Tech Tournament. Ja, mit einer sehr leicht bekleideten, wer ist das? Sieht aus wie Kazumi. Das ist Tina. Tina. Und da war es dann, da ist der Experte, so, der hat einen anderen Bauchnabel. Sie hat aber auf jeden Fall einfach wenig an. Und Die waren aber damals qualitativ noch nicht so hochwertig, als dass du sie hättest auf dem Cover drucken können. Man hat es trotzdem gemacht, ja. Aber du hast natürlich. Ja, recht, aber das war ja noch die gute Zeit. Das war zur PlayStation 2, PlayStation 1 Zeit. Und das war ja zu der PC-Zeit so 95, 96. Schon wo alles 20x240 Screenshots. Genau, und den dann hochziehen, das sieht halt auch blöd aus. Und ja, Screenshots sind noch ein eigenes Thema. So, wie macht man Screenshots, wenn man Screenshots bekommt von der Firma zu einer Preview, die man selbst nicht irgendwie screenshotten darf, kriegt man Bilder auf einmal 300er Größe, also 300 mal 100. Ja, und dann sagst du, okay, ich brauche ein Aufmacherbild, bräuchte quasi eine Bildgröße von 15.000 mal noch was. Ja. Mhm. Und dann sagen sie, ja, nee, ich erreiche in Japan gerade keinen mehr, ist blöd für euch. Ja, und dann so, ist schon doof. Ja, so. Generell Screenshots dann aus dem Netz damals, als Internet also auch schon aufkam und so, dann aus dem Netz zu nehmen, war auch immer irgendwie früher noch kompliziert, weil die teilweise so klein waren, dass man die im Druck, wurden die dann winzig. Also da meinte dann irgendwie jeder vom Print, nee, das kannst du nicht benutzen. So. Ja. Da brauchst du schon ein riesiges Ding. Fürs Cover natürlich noch viel krasser, also muss man sich echt vorstellen, das muss mega hochauflösend sein. Was mir gerade auffällt, weil wir gerade diese leicht bekleidete Bikini-Frau erwähnt haben, wer die Geschichte quasi zu unserer anderen Geschichte beim PS1-Podcast hören will oder sehen will, da ist halt der Artikel tatsächlich drin, wo wir live vor Ort waren, wo Trant und ich in Japan waren. Wo wir, welche Ausgabe war das? Wo auch die Bilder, worauf dann Trant sich mega aufgeregt hat. Die Ausgabe 4 2000 ist es. Genau. Nicht nur zu empfehlen wegen der leicht bekleideten Frau vorne auf dem Cover, sondern eben auch wegen dieser Geschichte. Ich wollte jetzt aber auch keine, die kriegt man ja eh nicht mehr. Ich wollte nur sagen, dass die Sachen dann auch, die Geschichten, die wir erzählen, die finden dann auch immer ein Ende in dem Heft oder in der Sendung. Und das Lustige ist, das sind genau die Bilder, die ich eingescannt habe. Und mehr hatten wir auch nicht. Ja. Aber es geht ja auch noch, weil das ja ein 10 Seiten Special in letzter Sekunde. Es muss sich ja gelohnt haben, euch nach Japan zu schicken. Vor allem hier PS2-Festival von Vinnie Forster geschrieben. Ja, genau, der hat auch immer gerne noch was dazu geschrieben. Du solltest noch was zu dem Gewinnspiel sagen, was du da gerade oder was du verlosen wolltest. Das machen wir gleich. Vorher will ich aber nur sagen, weil du gerade gesagt hast, es hat sich gelohnt. Mhm. Für dich hat sich. Macht ihr euch lustig über mich? Für dich hat sich die Geschichte auf jeden Fall schon gelohnt, Gregor. Du hast nämlich eine von meinen seltenen Videogames-Endausgaben abgegriffen. Ja. Direkt, wir waren keine 2 Minuten hier. Oh, ist das die alte, ist es die Videogames, die letzte Ausgabe? Und ich habe zufälligerweise 2. Ich habe wirklich zufälligerweise und habe ihm direkt eine geschenkt. Also, um das nochmal kurz, kurz vorzugreifen, die Videogames ist ja als Zeitschrift-Spin-Off von der Powerplay vorgegangen und war natürlich für mich damals auch die Größe, ne? Videospielzeitschrift mit den ganzen Redakteuren, die dabei sind, die später zwar zu Manic mit abgewandelt sind, aber Videogames war so das Institut, was Zeitschriften, Videospielzeitschriften anging. Nur natürlich mit dem Anfang der 2000er schon abebbenden Zeitschriftenmarkt ist das leider auch eine der ersten gewesen, die dann auch wirklich eingegangen sind. Ich glaube, die allerletzte Ausgabe. Ja, die sind beim Future Verlag gewesen und da ging es dann leider irgendwann bergab. Und genau. Das war dann die letzte, die nicht mal gedruckt wurde. Genau, irgendwie sind die da dort mitgerissen worden. Ich habe die vorletzte zu Hause, das ist die 2001, die auch einige der wenigen Zeitschriften, die ich behalten habe, weil ich drin bin. Oder meine Webseite, besser gesagt. Ah, Greg's RPG Heaven. Genau, abgedruckt als Webseite des Monats durch. Irgendwo habe ich noch einen Link bei mir auf der Webseite gehabt. Die hatten damals war da in der Videogames. Zufällig auch was von audioflick.net drin? Gegebenenfalls, ich muss noch mal gucken, ne, ob sie das dann abgedruckt hatten. Audioflick.net. Oder genau. simonsblogspot.de. Ja, genau. Und christianswunderwelt.devu. Budimon.de verlinkt auf mein YouTube-Profil. Also da habe ich jetzt nicht so viel. Ich habe nicht viel zu verlieren. Nee, aber ich habe noch die Ausgabe dort gehabt und die Videogames hat aber, bevor sie eingegangen ist, noch eine letzte Ausgabe produziert, die aber nicht mehr in den Druck gegangen ist. Und das ist das Interessante, die wurde nämlich korrigiert. Man sieht in dem, es sind quasi einfach fotokopierte, es ist eine Farbkopie vorne fürs Cover, ansonsten sind es fotokopierte Seiten und man sieht die Korrekturen, man sieht die Plätze für die Werbung, man sieht so bei Bildunterschriften noch was durchgestrichen und anders geschrieben. Das ist einfach damals fand ich schon, obwohl ich damals ja auch schon aus dieser Zeitschriften-Ecke fast wieder raus war, fand ich das super interessant, einfach sowas zu haben, also weil das so für uns Zeitgeschichte. Genau, ich habe damals leider das verpasst. Man konnte sich im Manic-Forum eben dort anmelden und für einen gewissen Obolus hast du dann eine dieser Versionen geschickt bekommen. Es gibt auch, glaube ich, nur 100, 200 Stück in Deutschland. Deshalb sehr, sehr großer Dank an Simon, dass ich endlich nach 10 Jahren auch in den Genuss dazu komme, mir ein Fotokopier des Chefs zu... Aber gingen die so auf den Markt? Nee. Nein, die wie gesagt, es war nur übers Maniac-Forum verteilt an Fans, beziehungsweise Leute, die meinten, ey, wenn die fertig ist, dann kopiert die doch mal. Und wie immer im Maniac und in anderen Foren, das wird dann eskaliert schnell und dann waren das plötzlich 100, 200 Ausgaben. Ungefähr, genau. Und die sind alle wohl von Hand fotokopiert worden. Ne? Ja, wirklich, muss man sagen. Ich kann es aber nachvollziehen, wenn du das Heft gerade fertig hast und dann dein Verlag eingestellt wird, das Heft, dann willst du irgendwie das trotzdem noch, du hast die Arbeit gemacht, du willst, dass das raus ist. Wenn es nur 100 Hefte sind, wenn es nur, heute würde man es ins Netz stellen, aber so, das ist Kann ich verstehen, dass sie sich dann die Mühe machen, das noch handzukopieren. Hauptsache, die Gedanken sind raus. Ja, wir würden gegebenenfalls die letzte Game One-Sendung, wenn das irgendwann mal ist, dann selber einfach zurechtschneiden und irgendwo online hochladen. Genau, sowas wenn MTV machen, uns nicht mehr mag. Das ist ganz interessant. Hier sind Screenshots zu dem Spiel Snowcross Championship, also ein Rennspiel mit so Snowmobiles. Und da ist als Anmerkung, und man sieht es dann auch auf dem Screenshot, mir wäre es jetzt gar nicht aufgefallen, aber der Redakteur hat hier als Korrektur geschrieben, Bilder aus der ersten Runde gerade 22 Sekunden gespielt. Haha, ganz schön scheiße. Da hat man noch drauf geachtet, weil die Bilder wurden immer analysiert. Ich habe auch bei Bildern immer drauf geachtet, ihr wahrscheinlich auch, dass man ein Bild dabei hat, was am Ende war oder maximal kurz vor Schluss, dass man sagen konnte, guck mal, wir haben das doch, weil man wurde immer kritisiert. Du hast ja nur eine Stunde gespielt. Ja, manche haben das ja vielleicht auch gemacht, aber vielleicht wollte man nicht den letzten Level zeigen, aber wenn man nicht irgendwas eingebaut hat, kam die Kritik sofort. Ja, natürlich. Das ist auch, wenn wir dann die Spiele dann spielen, wir nehmen natürlich den Großteil des Spieles auf, ne, aber manchmal spielst du zu Hause und musst hier von vorne anfangen und schon, wenn du nicht aufpasst, hast du nur Bilder von den Anfangslevels. Ne, was sind das für Noobs? Sie haben das Spiel gar nicht richtig gespielt, bevor sie es zeigen. Ich habe ein Spiel getestet für die PC Action damals. Ich weiß gar nicht, ob es. Ich muss mal checken, ob Infernal indiziert ist. Ich glaube aber nicht. Und ich habe es durchgespielt, habe alles gescreenshottet und hatte ein Aufmacherbild rausgesucht. Das Aufmacherbild, muss ich mir vorstellen, ist immer das wichtigste Bild. Das große, das ist so, was oben dran hängt. Genau, das große Bild. Und das ist der Eyecatcher. Das soll die Leute quasi den Artikel ziehen, bevor sie irgendwie anfangen zu lesen. Und das war den Leuten zu langweilig. So, und ich war krank an dem Tag. Und habe auch die ganze Zeit, ich war richtig krank und habe auch Telefon nicht gehört, als dann gefragt wurde, hey, wo hast du andere Screenshots? Und hat jemand Screenshots gefunden und wusste nicht, dass der Endgegner ist. Und auf dem Aufmacherbild ist einfach der Endgegner komplett zu sehen, aber auch in der Form, wie es die komplette Story spoilert. So komplett, das ganze Spiel war komplett vorbei, so wenn du das Bild siehst. Och, Mann. Und denkst du so, okay, krass. Und ich habe extra diese Bilder in einen anderen Ordner gehabt, deswegen hat er wahrscheinlich nur diesen Ordner gefunden, ja, weil ich dachte so, hey, wenn wir online irgendwas machen, nach dem Release, dann können wir noch die coolen Shots zeigen, weil das sah echt cool aus damals, weil wir auch so eine richtig fette Grafikkarte hatten und den Ordner hat er gefunden, hat auch noch einen kleinen Bildschirm ausgetauscht und sowas und als Bildunterschrift war nur so, einer der großen Gegner, weil keiner es wusste. Und das war meine Geschichte zu Infernal, das war schon lustig damals. Und ich habe die ganze Zeit nur auf einen Anruf gehofft. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Eidos war damals. Was erlaube PC Action? Genau, was erlaube PC Action? Aber kam aber nie, oder? Weil da kam nichts. Das war alles sie cool. Sie spielen ihre eigenen Spiele nämlich nicht. Gut. Das habe ich, hab ich immer gedacht. Gut, Leute, lass uns mal kurz rumherum gehen und einmal, damit wir den Podcast dann auch gut zu Ende führen. Lieblingszeit schon. Ich habe natürlich schon ausgeführt, Videogames, haben wir uns ein bisschen drüber ausgelassen. Hier auch gerade die letzte Ausgabe in der Hand. War für mich nach der Powerplay, nachdem sich mein Computerspiele-Enthusiasmus in Videospiele dann richtig dann hinbewegt hat, die Zeitschrift einfach. Die musste gelesen werden, die musste jederzeit dann ran. Auch, obwohl ich dann noch Maniac und Gamers und selbst die... Und nicht die Fun Generation. Auch die Fun Generation. Ich habe auch die Fun Generation gesammelt und da habe ich dir auch schon mal öfters ein Lob dafür ausgesprochen, dass du Metal Gear Solid einer der wenigen warst, die sich getraut haben, da über die scheiß deutsche Synchro sich mal auszulassen. Das war ja leider nicht, das war vor meiner Zeit. Spiel. Metal Gear Solid ich weiß schon, wer nicht dabei ist beim Metal Gear Cast. Die Videogames war für mich eine der ganz großen Zeitschriften und eben, wie gesagt, die Powerplay fand ich sehr cool. Ich weiß nicht, da wart ihr wahrscheinlich nicht so direkt drin. C64er gab es Diskettenmagazine. Kann sich doch, kenne ich auch noch. Ich habe Magic Disc 64 und Game On hießen die. Das waren die beiden C64-Disc-Magazine, sind einmal im Monat erschienen. Das war richtig so eine Zeitschrift, die du im C64er angeguckt hast, mit selbstgecodeten Intros, mit Demos, mit Spielen, mit Artikeln. Da gab es Filmbesprechungen von Zurück in die Zukunft 2 und solche Geschichten, kann ich mich noch erinnern. Habe ich auch sehr, sehr gern gelesen und teilweise auch Spiele, die darauf gewesen sind, auch gern gespielt. Da war auch eins, Movie Business hieß es, ein Strategiespiel über Filme machen und da habe ich da jahrelang dran gespielt. Ne? Also da sind die bei mir auch sehr, sehr hoch im Kurs, was Zeitschriften angeht. Ne? Die sind dann auch irgendwann natürlich eingegangen, wo der C64er zu Ende war, haben sogar mit der Playtime mal zusammen rausgebracht. Oh, gab es Playtime plus Magic Disc 64. Playtime gab es ja auch noch, ja. Nimm mal alle Formate, die nichts mehr wirklich reißen am Verkaufsstand, pack die zusammen, vielleicht passt es dann, ja. Dann gibt es demnächst auch noch ein Heft am Markt. Genau, dann hast du irgendwann mal die Videogame Super Fun Generation. Nein, das war sehr Switch. Die Firma, das Heft. Alles zu allem. Der Mensch. Genau, das sind so die Sachen, die mir natürlich groß im Gedächtnis geblieben sind. Ede, würdest du sagen, irgendeine Zeitschrift, wo du sagst, das ist die an die ich mich so dran gehängt habe. Das ist mein Lieblingsding. Also meinst du jetzt eine einzelne Ausgabe oder generell eine Zeitschrift? Generell würde ich fast sagen. Also einzeln haben wir natürlich auch, da wirst du natürlich sehr, sehr spezifisch, wenn du sagst, ich mochte die 693. Nee, das kann ich auch nicht mehr. Nee. Aber ja, also wie gesagt, den Werdegang habe ich ja vorhin schon erzählt, aber so die prägendste Zeit war für mich dann doch die Maniac. Da war ich schon irgendwie, das war für mich immer so, ja, genau die richtige Mischung aus irgendwie cool und aber auch, ich fand auch ihre Wertungen waren mir immer wichtig. Ich hatte das Gefühl, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass ich die Redakteure kenne, also kenne in Anführungsstrichen, aber ungefähr weiß, wie die bewerten. Und die Maniac hatte auch immer die härtesten Tests. Das heißt, ich wusste, wenn da ein Spiel 88% oder eine 90er-Wertung kriegt, dann konnte ich eigentlich, naja, ich sag mal zu 90%, blind zugreifen, ja. Und das hatte ich, das Gefühl hatte ich bei anderen nicht. Da wurden mir zu leichtfertig gute Wertungen rausgehauen. Dass die Maniac dann irgendwann diesen Weg auch eingeschlagen hat, das ließ sich wahrscheinlich auch nicht verhindern, weil aber auch die Qualität der Spiele wahrscheinlich generell zugenommen hat. Aber gerade in den 90ern, wo wenig Spiele rauskamen oder so, wenn da, ich weiß noch, Final Fantasy 2, glaube ich, 88%, da wurde es blind gekauft. Da brauchte ich gar nicht irgendwie Probe zocken oder irgendwas nachlesen oder so. Und die hatten immer Import-Tests, das war mir unheimlich wichtig, weil, wie gesagt, ich kam eher über die Rollenspielschiene und in Deutschland gab es nicht viel. Das heißt, mir war das auch wichtig, dass die US oder Japan-Import getestet haben. Und deshalb war die Maniac so immer meine absolute Lieblingszeitschrift. Und irgendwann kam dann halt auch die Online-Seite. Maniac war eine der ersten Seiten, die auch im Internet so vertreten waren. Mhm. Und auch zu dem Zeitpunkt, wo Internet langsam anfing und ich ins Internet gegangen bin, war auch das die erste Seite, die ich so angesurft habe. Und dadurch hat sich dann so eine, auch noch mehr so eine Konvergenz gebildet. Das war noch eine zusätzliche Identifikationsform, sage ich mal. Du gehörst dazu und hast vor allem dann auch wenn es natürlich nicht so groß war, du hast direkten Kontakt mit den Redakteuren dort, ne? Ja, genau. Und dann also bei so in Rot. Im PC-Zeitschriften habe ich eigentlich wenig gelesen. Wenn dann, ich habe auch eine Zeit lang die PC Extreme gelesen von der Maniac, die fand ich ganz cool eigentlich. Und dann die PC Action habe ich ein bisschen gelesen, weil ich da auch einige Redakteure kannte. Und mir der generell, ich fand den Humor teilweise schon zu sehr mit dem Holzhammer, also zu sehr, wir sind jetzt lustig, aber generell war mir der lockere Stil immer noch lieber als dieses verbissen ernste und ja arg spießige Geschreibsel von GameStar und PC Games. Und ja, deshalb würde ich sagen, ist die Maniac eigentlich so die, ich muss auch zur Fun Generation muss ich was sagen, weil es lustig ist, dass ich die jetzt hier alle sehe. Und ich habe diese, die der Simon jetzt hier mitgeschleppt hat, die Fun Generations unter dem Robert Banner, Banner, Mark Liebold. Ja, genau, und, habe ich nie gelesen, weil die war, ich habe hier auch eine andere Fun Generation, und die war auch wieder richtig scheiße, und da sieht man auch, dass da andere Leute am Werk waren. Und die Fun Generation war früher richtig kacke, die war richtig scheiße, die war total Mainstream und die war total lächerlich und scheiße, wirklich Wertungen, die scheinbar gewürfelt waren, super hohe Wertungen für Spiele, die so lala waren. Und ich habe die gehasst und gehatet, und im Maniac-Forum wurde über die Fun Generation abgelästert. Aber ganz jetzt sicher habe ich deine Hate-Sachen gelesen und mir gedacht, der Arsch. Was für ein Wichser, ja. Ja, mit Sicherheit. Mit dem werde ich nicht zusammenarbeiten. Das muss so gewesen sein. Aber das Lustige ist, das war ja dann erst am Anfang der Fun Generation. Da hatte die auch noch ein ganz anderes Logo und Layout und alles. Aber die Fun Generation, die du jetzt mitgebracht hast, die ich gerade so überblättert habe, finde ich richtig geil, weil da merkt man auch den Einfluss vom Robert Mannert, der nämlich auch ein Rollenspiel-Freak war. Und ihr habt richtig viele, in diesen Fun Generations richtig viele Berichte über geile Rollenspiele, Super Nintendo-Exoten und Playstation-Exoten und Import-Spiele und so. Und zu dem Zeitpunkt war sie aber schon abgeschrieben, und ich habe mir dann auch keine Chance mehr gegeben. Da kriegt man ja auch dann nicht mit. Du siehst nur Fun Generation. Ja, natürlich. Du kriegst ja nicht mit, dass sich da komplett die Crew geändert hat und nur der Name gleich geblieben ist. Und das finde ich gerade ein bisschen schade, weil die hätte mir echt gut gefallen. Aber zu dem Zeitpunkt 2000, ja, war ich dann schon entweder bei der Maniac oder im Internet, und das Thema war dann halt irgendwann, Zeitschriften war dann erledigt, aber die gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich habe da auch dir kurz ein bisschen reingeschaut, da waren ja auch solche Sachen, so Saga Frontier 2, ein Doppelseitentest, was du eigentlich nicht sonst hast, oder Grandia. Damit kriegt man euch, mit billigem Rollenspiel. Obwohl ich sagen muss, ich hätte wahrscheinlich damals gebitcht, weil die sind mir sehr überbewertet, weil sie sagen, ich glaube Saga Frontier 2 ist 9, das ist maximal eine 5, das habe ich, glaube ich, damals gegeben, und Grandia habe ich, glaube ich... Aber es sieht so schön aus. Ja, es sieht toll aus, es ist aber kein gutes Spiel, aber es ist so eher ein Opfer der Wertungsinflation. Rein, dass sich jemand dann die Mühe macht, in der Zeitschrift zwei Seiten über so ein Nischenspiel zu machen, was nie in Deutschland, obwohl nur auch in Deutschland ist es rausgekommen, aber eher seltener in Deutschland sowas in der Art rauskommt wie Saga Frontier 2, das ist eine coole Sache. Ne? Ja. Aber was ich noch sagen wollte, ist, die einzige Zeitschrift, die ich je im Abo hatte, war, ging auch irgendwie nicht anders, die Gamefront. Und das war wirklich, das war wirklich auch ein Brett von einem, also für mich als damals Hardcore-Videospiel-Freak, war das so, ich habe auch noch ein paar, habe ich aber auch nicht mitgenommen, ein paar Ausgaben zu Hause. Das war für mich so die erste Videospiel-Zeitschrift. Ich habe jetzt die letzten Ausgaben nicht mehr gelesen, ich lese die aktuell nicht mehr, aber das war die erste, wo ich das Gefühl hatte, okay, da ist auf Augenhöhe, weil da wurde wirklich ernsthaft kein Blatt vor den Mund genommen, die war halt auch komplett nicht werbefinanziert in dem Sinne. Das heißt, die Redakteure haben natürlich auch, wie es auch andere Zeitschriften oder Online-Magazine gerne mal machen, ich nenne keine Namen, ganz bewusst so gegen den Strom getestet, ja, aber auch damit oft auch meiner Meinung nach ins Schwarze getroffen, wenn sie dann wirklich mal ein Spiel, das mega gehypt war, ich weiß jetzt nicht, Resident Evil, Metal Gear Solid, Final Fantasy, irgendeins, dem einfach mal knallhart 79% gegeben haben. Ja. Und danach nie wieder Testmuster. Ja, genau. Also so war es nämlich tatsächlich. Aber das war dann wirklich so was ich geil fand. Auch du hast halt bei der Gamefront gemerkt, und die kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, weil die konnte man nur online... Ja, die konntest du nur online bestellen. Die haben nur die coolen Jungs bekommen. Ja, also, man kennt es mittlerweile. Ich habe auch nie eine in der Hand gehabt, weil ich mir nie eine bestellt habe. Aber du die hätte dir aber gefallen, gerade dir. Als Rollenspiel-Fanatiker wäre das genau dein Ding gewesen. Ich denke mal, es ist so der... Ich habe immer das Gefühl gehabt von außen, dass die natürlich sehr knallhart mit den Wertungen gegangen sind. Das ist sehr elitär auch. Ja. Na, dass wir geben einfach mal aus Prinzip mal eine 7 oder eine 6. Ja, das kann ja auch sein. Aber wie gesagt, ich fand halt... Ich habe da wirklich gemerkt, da sitzen wirkliche Freaks und wirkliche Kenner, wenn die ein Beat'em-up oder so auseinandergenommen haben, dann war das vom Test her, da haben die, sind die auf Sachen eingegangen, auf die andere gar nicht gekommen wären, weil du halt gemerkt hast, das sind wirklich auch dann die Hardcore-Freaks, dass sich das natürlich nicht vermarkten lässt und am Mainstream-Markt vorbeizieht, ist auch klar und dann klar, aber nicht wirklich das reich ist, wirst. Das ist Special Interest eben. Eben, ja. Aber aus Kundensicht oder als Konsument muss ich sagen, war die Gamefront auch und immer sehr geil. Ich kann mich an die Diskussion erinnern, wo die eben nicht wussten, ob noch eine Ausgabe kommt oder nicht, wo du Monate drauf gewartet hast, dann dass ja, die hatten keinen festen Rhythmus, was immer sehr lustig war, weil manchmal kam jeden Monat eine, manchmal kam drei Monate lang keine und dann standen aber, die haben das ganz offen auch dann im Heft thematisiert, indem sie gesagt haben, okay, der Test ist rausgeflogen, weil und da haben wir Scheiße gebaut hier und wir haben über 60 Screenshots wurden doppelt verwendet oder so. Das haben die halt so eine Statistik gehabt, wo die das alles aufgelistet haben, fand ich eigentlich sehr sympathisch so, aber ja. Das so zu meiner Videospiel-Magazine. Ein bisschen schade, dass Gamefront ist natürlich der News-Sammler mittlerweile, also auf gamefront.de, dass die Videospiel-News sammeln. Leider eben da nicht mehr viel Aufmerksamkeit in die Artikel selber und falsch übersetzte Artikel und sowas dann da drin sind. Also als so Überblick ist es immer noch ganz nett, aber leider nicht mehr dieses hohe Qualitätsniveau, was wohl diesen guten Ruf dann sich erarbeitet hat, was bei Gamefront übrig war. Finde ich ein bisschen schade. Ja, aber es ist immer so, irgendwas geht lange und dann sind die Leute, die es groß gemacht haben, irgendwann müde und gehen weg oder so und dann ist immer die Frage, ob die Nachfolger das hinkriegen so oder ob die einen neuen Weg gehen. Meistens will man sich ja abgrenzen und so wird alles, je länger es dauert, irgendwann einfach immer schlechter. Mhm, also es ist ein Naturgesetz, wage ich zu behaupten. Es sei denn sowas wie... Das Naturgesetz der Videospielzeit. Von allem. Also ich behaupte von allem, ja. Ja, wie schaut es bei dir aus? Alles wird immer schlechter. Könntest du es festlegen und sagen, das war meine Zeitschrift? Ja, ich habe jetzt natürlich gerade auch überlegt, also auf jeden Fall natürlich die Maniac, die Videogames so und die Fun, wobei es dadurch halt auch verschiedene Episoden gab, die ich halt auch nicht cool fand. Aber meine Lieblingsausgabe oder beziehungsweise Reihe war dann diese Spiegelnummer, die ja auch, wie gesagt, ein Dreivierteljahr ging. Quote ist mega eingebrochen, die haben sofort Panik gekriegt, haben das ganze Ding umdesignt, obwohl es ja eigentlich hätte funktionieren können. Es war ja Jahre vor der G, hätte ja genauso gut auch damals schon klappen können. Und das war ja das Konzept von Robert Bannert und das hat ja dann, wie gesagt, nicht so geklappt. Das fand ich aber geil, weil da hatte ich noch vor der G irgendwie das Gefühl, da nimmt jemand mein Hobby auch ernst. Auch wenn ich im Nachhinein dann natürlich auch mitgekriegt habe, dass da viel auch Show war und wir sind elitär getue, aber damals hat mich das halt sehr beeindruckt. Ich weiß nicht, wie der Trant und ich der Redaktion einen Fax geschickt haben, wo wir ihnen einfach nur geschrieben haben, wie cool wir sie finden. Später habe ich dann die Faxmaschine gesehen, wo das Fax wahrscheinlich angekommen ist. Und haben natürlich gewusst, dass nie jemand das gesehen hat. Ja, da habt ihr noch euren Ausdruck dort gefunden. Ja, ein Stapel an angekommenen Faxen. Wirklich so wie es bei Stromberg wäre oder so. Im hintersten Raum, im Dunkeln, irgendwo ein Fax und das ist nicht mal an. Und das war sogar verstopft. Irgendwann hat sich jemand beschwert, dann haben die es reparieren lassen, dann war es verstopft mit so kleinen, was man aus so Knarren schießt, diese kleinen kleinen Plastikkugeln, war das damit so verstopft, dass es nicht mehr funktioniert hat. Und die kamen von der Play. Die haben nämlich die ganze Zeit nur, waren so Militärier-Typen. Ich bin jetzt 32, habe, glaube ich, in meinem Leben dreimal gefaxt. Ja, okay. Das war auch das eine Mal, glaube ich. Ich habe Faxen komplett übersprungen. Zwischen Post und E-Mail war auch immer doof. Fax ist immer doof gewesen irgendwie. Ja, natürlich. Ich traue dem bis heute nicht, diesen ganzen Dingen. Ich stecke hier ein Papier rein, es kommt bei dir raus. Ja, genau. Erzähl mir doch nichts. Egal, wie oft man es reinsteckt, es kommt immer wieder raus. Das ist Teufelswerk. Nee, also ich, ja, also ich, das war es so im Grunde. Das sind so die Hefte, die ich erinnere. Und natürlich, heute wäre es die G, ganz klar. Ja. Du, Christian? Bei mir war es die Powerstation, also als Playstation-Magazin. Mir sagt die echt gar nichts, muss ich sagen. Ja, Paul, doch, ich kenne die. Die hatte so einen Kringel um alles rum, oder? Um den Titel. War das nicht Powerstation oder war das so wie so ein... Nee, die war recht plain eigentlich. Also, plain? Ja. Oh, okay. Also die war recht sauber. Nee, dann war... Aber ich kenne die. Hatte die Render ein Render-Logo? Oder war das so... Ich muss gerade überlegen. Also ich weiß nicht. Ja. Ich weiß noch, ich kenne die Sachen, die sie gucken, auf dem Cover hatten. Das erste Cover hatten sie mit Gran Turismo. Das war ihr erstes großes Ding. Und da haben sie die Japan... Die Japan-Version. Die Japan-Version getestet und haben 98% gegeben. Aber auch mega gehypt. Und das war... sie waren halt lässig, weißt du, sie haben halt Videospiele so gesehen, wie ich Videospiele sehe, einfach als damals als Zeitvertreib, so, weißt, nach Hause gehen, ein bisschen was daddeln und Spaß haben. Und so lyrisch waren sie jetzt nicht die Götter, ja, aber das habe ich damals auch nicht so als wichtig empfunden. So. Mir war wichtig, dass sie mir sagen, okay, hier kriege ich das Spiel, da mache ich und das war's. Und irgendwann bin ich dann zur Action gegangen und jetzt als Leser zur Action gegangen, weil ich mich auch auf den PC-Markt irgendwie konzentriert habe und dann war das einzige Heft, das noch einen E-Sport-Bereich hatte, wo ich mich auch für interessiert habe. Und mir ist halt wichtig, was Eddie vorhin auch schon meinte, dass die Leute, die ein Heft machen, fast schon im Mittelpunkt stehen, ja, so dass ich weiß, okay, wenn ein Christian Bigge, ja, das Spiel testet, dann weiß ich, okay, das ist genau das, was ich auch spielen will, wenn er das cool findet. Und wenn er scheiße findet, dann ist das Spiel für mich vollkommen uninteressant, egal was 20 andere Leute dazu sagen. Und genau so war es dann auch bei der Action. Was mich immer ein bisschen genervt hat und was mich heute auch noch nervt bei der Action, ist halt, dass sie siezen. So, das, also ein Siezen ist genauso ein Unding wie eine Wertung eigentlich unter einem Spiel in der Gaming-Branche. Also was ganz eklig. Also ich find das total alle schlimm. Auf du sind hier eigentlich. Vor allem wenn man ein eigentlich das lässige Magazin für Action-Gamer macht und dann zu siezen, das hat mich halt ein bisschen gestört. So. Und da gab es auch viele Diskussionen und als wir dann damals die Website gemacht haben, die neue zur PC Action, Lukas und ich, haben wir auch das Sie weggehauen, einfach weil wenn ich auf den Teamspeak-Server gehe, dann sage ich auch nicht, ah, hallo, Sie Gamer, was spielen Sie denn gerade? Ja, so, hey, was spielt ihr, kann ich mitmachen. Ich finde auch gerade heutzutage, wo man im Internet sieht man sich ja nicht. Im Internet ist alles per Du in jedem Forum. Da sind auch 20.000 Leute, die älter sind, die man nicht kennt, man sieht sich nicht. Es ist einfach, ich sag ja nicht, hallo, Sie Shadow Warrior 3000, weißt du? Siezen ist, das ist, wenn Öffentlich-Rechtliche ein Gaming-Magazin rausbringen, können sie gerne siezen. Aber, ich glaube, das würden sie noch nicht mal machen. Ich finde das, weißt du, in die Zielgruppe. Ich fühle mich auch total, deshalb war das zum Beispiel auch GameStar und PC Games, wenn die mich siezen und gleichzeitig darüber reden, wie ich am meisten Frags bei Quake sammle oder so, das ist total komisch. Das passt nicht, oder? Nee, da fühle ich mich nicht abgeholt. Bei der Website ist es genauso, also jetzt bei PC Games, weil ich habe ich hab sehr, sehr lange Zeit halt in der Webabteilung gearbeitet dann noch und bei den Konzepten und all dem, es ist immer, PC Games siezt in Artikeln, und zum Beispiel im Kommentarbereich, wenn sie sich dann mit den Lesern unterhalten, ist es dann das Du. Aber so, warum dann auch überhaupt keine, ansprechen? Dann auch warum dann nicht lieber die neutrale Form Mann wählen? Man kann dieses Spiel so und so spielen, anstatt sie können das Spiel auch spielen. Absolut. Und vor allem, wenn man für eine Zielgruppe schreibt, die jünger ist als einer selbst. So, das ergibt keinen Sinn. Und bei Ikea werde ich auch geduzt. Ja, beim Spiegel wird ja auch nicht der Leser direkt angesprochen oder so. Weißt du, was ich meine, oder? Ja, es hat was wie unsere Deutschlehrerin damals an der Schule, die halt permanent, als wir 16 geworden sind, dann uns alle gesiezt hat. Ja. Und auch denkst, also ich finde das anstrengend. So, wenn ich zu einem Amt gehe, dann werde ich die Frau siezen. Ja? Oder dann erwarte ich auch, dass sie mich siezt. So. Aber wenn ich irgendwie in ein Restaurant gehe, dann sage ich auch, hey, ich brauche die Rechnung. Du spast. Also, hier hast du 3 €, du spast. Was kostet der Fraß? So, nee, aber es kommt natürlich auch auf den Umstand an, aber innerhalb der Videospielbranche finde ich es eher anstrengend, Leute zu siezen. So, da ist mir You in der englischen Fassung viel lieber. Da ist man fein raus, jeder kann es so interpretieren, wie er Bock hat. Dann Gut, da würde ich sagen, lass uns diesen doch überaus schönen und nostalgiebehaften Podcast abschließen. Simon deutet hier nochmal drauf hin und das werden wir auch machen. Ich will nur wissen, soll ich sie wegwerfen oder soll ich sie hier unten hinlegen? Ich nehme sie nicht mehr mit nach Hause. Nichts weggeworfen. Nein, die werden verlost. Die gibst du mir gleich dann in die Hand rüber und wir bequatschen nochmal, wie wir es machen, aber die werden dann verlost. Ja, machen wir dann. Kannst du ja unterschreiben noch oder so. Darf ich noch ganz kurz sagen, ja? Was ich an Printmagazinen sehr mag, sind Magazine zu Jubiläen. Das wollte ich nochmal ganz dringend sagen, weil da merkt man, dass sich die Leute sagen, okay, jetzt haben wir 15 Jahre das und das, jetzt müssen wir halt das extra geile Heft raushauen und dann gibt's halt ein Goldcover oder sowas. Das hatten sie halt bei der Action zum Beispiel zu Stalker, gab's halt so ein geiles Goldcover, das fand ich extrem cool. Sowas, da mag so ich dann... Zum Ausklappen und solche Richtungen. Genau, und wenn es sich dann noch entgegenkommt mit so einem 3D-Effekt, finde ich extrem cool. Deswegen, das wollte ich auch noch sagen, dass sich Qualität irgendwann eh durchsetzen wird. Ich habe 200 Monsterhunter-Werbung. Ich habe eine Idee für die Verlosung, Gregor. Ja. Und zwar, wie oft ist das Wort Game in diesem Podcast gefallen? Oh ja. Und wer die richtige Antwort hat, das Lustige ist, Gregor, musst es nachzählen, um es zu überprüfen. Nee, wir nehmen dann einfach den, wo es am wahrscheinlichsten ist. Es ist so wie das große das, Glas mit den Erbsen. Sagen. Wie viele 10.000 sind dort drin? Ja. Genau, wir nehmen die Zahl, die am meisten genannt wurde und dann einfach der sie als erstes genannt hat. Ja. Gelten Sachen wie GameStar oder PC Games auch? Game is Game. Game is Game. Siehst du? Ja. Wie viele das jetzt game schon wieder waren. Game is Game. Da, da, da. Jetzt haben sie quasi gesungen. Das ist sehr gemein. Und wir haben vor allem zu zweit im Kanon gesungen. Ja, eben. Zählt das zweimal oder einmal? Das überlassen wir euch. Ja. Was mir aufgefallen ist, dass Geschreibsel sehr oft von euch gesagt wurde, obwohl es Geschreibsel ist. Ein geiles Wort einfach. Ja, Geschreibsel. Das ist aus der großen Reihe der G-Wörter wie Gedöns, die wir einfach gerne benutzen. Ja, Gedöns, oder Gefirlefanz. Gefirlefanz, ja. Okay, Gamerheim jetzt oder was? Ja, jetzt. Ja, also ihr müsst aufhören, das gemein. Gamergebühren. Hast du Gamer gesehen? Ja. In diesem Sinne sage ich tschüss, ich bin der Gregor. Du bist tatsächlich der Gregor. Sagt er, ich kenne. Ja, ich sag auch tschüss, tschö. Ja, danke fürs Zuhören, tschüss. Tschüss. Bis dann, Game. Game.